Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge 53. Ja. Hallo. Ich bin Steff. Ich bin Marleen. Das war Yazar mit Birthday Cake oder Yazar vielleicht auch mit Birthday Cake. Wir dachten, wir trollen mal zum Geburtstag und fangen mit Musik an. Weil wir haben ja Geburtstag. Und das, wir hatten vorgestern Geburtstag. Eigentlich hatten wir vorgestern Geburtstag. Ein halbes Jahrzehnt heiter Scheitern. Wer hätte das gedacht? Ein halbes Jahrzehnt. Ja. Wow. Das ist doch echt. Ein 20. Jahrhundert heiter Scheitern. Also ich finde. Ja. Also ich finde, da kann man ruhig mal. Also wir machen am Ende nochmal Musik. Aber wir dachten, wir gönnen uns mal ein Geburtstagsständchen für den Anfang. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass ich mal kurz vorlese, was ich vermute, der Künstler zu dieser Platte geschrieben hat, wo dieses Stück drauf ist. Und zwar... Vielleicht kannst du nochmal den Namen sagen. Achso, Yazar oder Yazar mit Birthday Cake. Die Platte heißt Wake Up und ich finde, das passt sehr gut. I try to create the sound of the 80s synth pop. Fresh, optimistic pop music I heard in my childhood through radio, TV or cinema. Innocent and cheerful, but also pop of the 80s that I discovered over time as well as contemporary artists too who to varying degrees, more or less clear, let us lead back to those years. I'm talking about Cyndi Lauper, OMD, Alphaville, Eurythmics, Visage, Culture Club, Talking Heads, New Order, Pet Shop Boys, Depeche Mode, Washed Out, Destroyer, Amanda Mayer, TRST, Chairlift, Holy Ghost, Frankie Rose. In short, vitalist music to start the day with fully charged batteries and elegance, of course, influences. Miami Vice, Highway 1, Striking Makeup, Italo Disco, Cartoons, Smiley, Roland Jupiter 8, The Voice of Jimmy Somerville, Jock to the Sea, GTA Vice City, Knight Rider, Ivan Lendl, Breakfast with a View, Drive, Showtime Lakers, Preda Bortier, Axel Foley, Get Up Early in the Summer. Oh, ich finde das so episch, großartig episch, dass wir dachten, das haben wir gestern rausgesucht und haben irgendwie festgestellt. Mit so vielen Referenzen und... Ja, so viel Pop auch. Ja, das lässt sich einfach hervorragend in so eine Folge starten. Oh. Damit ihr die Energie gesammelt habt für die Folge und wir auch. Wir haben es auch gehört eben nochmal. Ja, genau. So. Und warum... Macht hier Steff die Einleitung? Ja, es ist alles komisch. Es ist alles irgendwie ist so ruhig hier, ne? Der Kater ist ruhig. Ach nee, Mensch, das war's gar nicht. Joko ist nicht da. Also Joko ist nicht da. Joko ist in USA. Und ja. Und jetzt machen wir eine Folge zu zweit. Ja. Und haben uns aber, glaube ich, ein ganz cooles Thema überlegt. Also ich finde es ganz cool. Ich hoffe, Joko wird uns das nicht übel nehmen, dass wir ohne ihn so ein Thema machen. Aber wir dachten, wir machen mal was, womit wir uns beide irgendwie relativ doll beschäftigen, so den ganzen Tag lang. Und uns immer wieder drüber unterhalten auch. Und uns austauschen und diskutieren. Oder schmachten auch manchmal. Und zwar, was machen wir? Schmachten und Schmerzen. Schmachten und Schmerzen ist, ja. Auch das wäre ein schöner Folgentitel. Wir haben schon ein paar gesammelt. Es geht um... Serien. Genau. Es geht um Serien. Um... Ja, man kann ja noch nicht mal mehr Fernsehserien sagen eigentlich, oder? Ja. Naja, also das, was wir bisher... Also wenn ich auf unsere Liste gucke, dann sind es wiederum Serien, die... schon für Fernsehformate im weitesten Sinne produziert wurden. Fernsehformate im weitesten Sinne fasst es sehr gut. Dankeschön. Also, wir werden über Serien sprechen und wir werden sehr konkret über Serien sprechen. Das heißt, wir haben uns gestern irgendwie entschieden, dass wir spoilern werden. Also, dass wir nicht so viel Rücksicht darauf nehmen werden, ob Leute diese Serien schon geguckt haben oder nicht. Und wir werden über Inhalte sprechen und Ich glaube, es macht nicht so richtig viel Sinn, vorher schon zu sagen, über welche Serien wir sprechen wollen, weil wir wissen ja noch nicht, ob wir alles schaffen. Das wissen wir ja selber noch nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes reinschreiben, natürlich, was ja. irgendwie... No, also wir nehmen zwar... Wir werden jetzt nicht extra darauf achten, wenig Inhalte, möglichst wenig von den Inhalten zu erzählen, sondern eben auf das, was uns, was wir irgendwie interessant fanden. Ich glaube, eher selten auf konkrete Szenen, aber man weiß ja nie. Worauf wir aber schon Rücksicht nehmen, ist, wenn eine Person das, diese Serien wiederum noch nie gesehen hat, werden wir noch genügend Informationen irgendwie liefern, um dann eine Ahnung zu haben, worum es denn geht und jetzt nicht einfach sagen, Serienname, Kreisch und dann weißt du noch da, ja, und dann danach, ja. So, ja, also so in die Richtung werden wir schon Rücksicht nehmen, nur eben nicht darauf, auf, ja, auf den Fall, dass ihr die Serie nicht gesehen habt und auch noch nichts über den Inhalt wissen. Ja. Ja. Was natürlich für mich relativ hart ist, weil, naja, wir werden nicht über so viele Serien sprechen, die ich nicht gesehen habe, weil ich hasse es ja, gespoilert zu werden. Stimmt. Außer bei der, also bei der einen Serie, die wir uns zumindest geplant haben, die habe ich nicht gesehen, aber die interessiert mich auch nicht. Genau, das ist doch ganz gut. Da sind wir doch eigentlich auf dem, haben doch einen guten Ausgangspunkt. Ausgangspunkt übrigens. Wir trinken hier Tee, Sweet Chili Tee. Ach ja, den wir irgendwie in der, ich muss ja manchmal ein bisschen angeben, damit ja, bitte. Ich gebe mal kurz an damit. Ja. Wir haben nämlich einen Free Chair bei uns im Haus, das finde ich ganz großartig. Damit komme ich mir so unglaublich antikapitalistisch vor. Nein, ich freue mich, es hat sich irgendwie etabliert in diesem Haus. Also ich wohne ja hier in so einem, also Steff auch, aber in diesem Haus, in einem schrecklich durchgentrifizierten Viertel. Und ja, haben ja immer mehr Leute irgendwie furchtbar viel Geld und die Leute, die Mieten steigen und sind schon eh schon total hoch und so. Und es ist irgendwie alles geht halt ganz viel um, auch ganz viel ums Geld ausgeben in diesem Viertel. Es gibt ganz viele Shops und Läden und so. Und es hat sich aber, also es gibt es ja schon irgendwie, das gibt es ja auch irgendwie in ganz vielen Häusern auch irgendwie und so und auch WGs oder irgendwie irgendwelche Projekten. Hat sich jetzt hier im Haus seit einem, oh, ich weiß gar nicht, seit einem halben Jahr oder sowas, so ein Free Chair etabliert, der aber nur für die oberen beiden Stockwerke irgendwie zugänglich ist. Also, der steht halt nicht im Erdgeschoss, wo alle langkommen, sondern einen Stockwerk höher. Und dort stellen irgendwie dann die Leute, die irgendwie an diesem Stockwerk vorbeikommen, irgendwie Leute Zeug rein und das funktioniert ganz gut. Mhm. Jetzt gerade steht da eine Isomatte. Ich bin bei manchen Sachen... Doch, ich glaube, die soll ja, da stehen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen unklar, weil halt dann von beiden Wohnungen aus eben auch noch so Sachen rausgestellt werden. Ich hatte mich auch neulich bei so Klamotten auf dem Regal dann gefragt, was jetzt eigentlich schon... Also Regal, da dachte ich, nee. Also Regal dann nicht. Nee. Aber wenn jetzt die Isomatte auf der Höhe des Regals ist und nicht irgendwie ja. um diesen... Naja, man könnte nochmal einen Zettel dran machen. Ja. Naja, ich brauche eh keine Isomatte. Aber da standen, also da standen schon sehr interessante Sachen. Neulich musste ich allerdings jetzt... Ich musste jetzt gerade tatsächlich vor zwei Tagen... Vor zwei Tagen musste ich ganz schrecklich rassistische Scheiße nehmen und einfach wegschmeißen. Da war nämlich irgendwie so eine richtig schlimme Kaffeedose mit so einem richtig doofen rassistischen Bild drauf. Und die habe ich dann genommen. Statt die Bilder genommen und in den Müll geworfen. Ach ja. Ja. Aber sonst, naja, zum Beispiel Sweet Chili Tee. Ja. Also danke, wie auch immer, dass er reingespendet hat. Schmeckt gut. Und ansonsten gibt es ein paar Oreo-Kekse. Oder sind sie schon alle? Nein. Ich habe mir noch einen Hafen vor. Eine letzte Packung. Und es gibt lesbische Früchte. Lesbische Früchte, ja. Nämlich Feigen. Warum sind die? Entschuldigung, warum sind die lesbisch? Ist das nicht so? Keine Ahnung. Erklär's mir. Nee, wir hatten das irgendwie vor einiger Zeit mal. Schon vor vielen Jahren. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich möchte eigentlich auch ehrlich gesagt nicht darauf eingehen, warum das als lesbische Frucht gilt, sondern es ist einfach. Also ich finde, die Form ist jetzt nicht so lesbisch. Also, wieso nicht? Schon mehr lila. Ein bisschen lila, stimmt. Das ist ein bisschen feministisch. Aber grün ist auch drin. Also als geschlechtsneutrale Farbe, weil bei Lesben weiß man auch mal nicht so genau, ob es eigentlich Männer oder Frauen sind. Wir kommen auch alle, die neu dabei sind, bei Halter Schalter. Wie gibt es noch Wahrheiten und Klarheiten? Naja. Gut. Ich glaube, ist eine Rechercheaufgabe für alle, die es interessiert. Könnt ihr selbst rausbekommen, warum Feigen ganz lesbische Früchte sind. Ja. Ja. Okay. Ich persönlich habe ja eine Feigen-Dattel-Schwäche. Ach so. Das, damit geht es ja schon mal los. Die Datteln, die sind diese länglichen. Diese so. Sie hält mir ihren Finger hin. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Nee, die sind ungefähr so kleiner Finger. 4 Zentimeter lang. Ja, okay. Ja, ich weiß, und haben Steine damit. Ich weiß, ich kann nur, wenn ich die dann vor mir liegen habe, dann weiß ich nicht, was ist die Feige und was ist die Dattel. Ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren. Und darüber nachdenken. Also es geht nicht so leicht wie bei Äpfeln und Bananen. Da weiß ich das sofort, was welche Frucht ist. Da kann mir niemand was vormachen. Nee. Niemand kann mir eine Banane für einen Apfel machen. Gut, wir reden jetzt mal über Serien, bevor wir noch weiter... Ja. Wir haben uns also ein paar Fragen überlegt. Ja. Das haben wir. Ja, da oben steht eine Frage. Guck mal da. Soll ich einfach mal vorlesen? Nein, musst du nicht. Du kannst auch einfach die Frage beantworten. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Nee, zum Einstieg die Frage, wie kommt es dazu, dass wir uns eine Serie angucken? Also, das heißt, es geht nicht darum, konkret darum, warum wir Serien gucken, sondern erstmal, was führt uns... Nein, was? Doch. Was führt bei uns dazu? Ich versuche gerade korrekte deutsche Sprache zusammen zu sammeln. Dass wir uns eine Serie angucken. Das heißt, gibt es irgendwelche Aspekte bei deiner Serienwahl, wenn du irgendwie nur so Schlagwörter liest, neue Serie, zack, zack, zack, dass du dann denkst, muss ich gucken? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich überlege gerade, eigentlich bin ich da so ein bisschen eine langweilige Figur in dieser Serienwelt, weil ich eigentlich fast immer nur Sachen gucke, die ich mir von anderen, die deutlich mehr Serien gucken, als ich empfehlen lasse. Und ich frage dann halt immer, worum geht's? Also es gibt halt so FreundInnen, die gucken einfach alles. Ich weiß überhaupt nicht, wann die das alles machen, aber es gibt halt Leute, die gucken ja irgendwie wahnsinnig viele Serien. Und von denen hole ich mir halt Tipps ab und unterhalte mich dann halt darüber, um was es da geht. Oder manchmal ist es ja auch so, zum Beispiel bei Orange is the New Black war es halt so, dass halt eine Freundin halt zu mir meinte, naja, wenn du gerade die ganze Zeit Albert guckst, dann musst du unbedingt Orange is the New Black auch gucken. Und das war ja auch so, da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie so ein Ding, was gerade diesen Sommer alle gleichzeitig geguckt haben im Juli. Plötzlich. Ja, viele gleichzeitig und jetzt aber immer noch weiterhin irgendwie begeistert. Ah, der Kater. Da sind doch nur Töpfe drin. Ja, da sind nur Töpfe drin, aber der Kater lernt und hat gerade viel Spaß daran, die Türen aufzumachen und zu zeigen, wie toll er das kann. Ganz toll gemacht. Ja, aber wir lassen ihn mal jetzt gerade mal zu. Dann kann ich mich auf den Platz setzen. Ja. Teilen. Und das heißt, entweder wird mir tatsächlich einfach, springt jemand gefühlt neben mir auf und ab und sagt die ganze Zeit, du musst das gucken. Und dann, wenn das eine Person ist, die ich vertrauenswürdig finde, dann gucke ich das. Oder ich lasse mir das halt empfehlen, aber dann tatsächlich aufgrund von konkreten Inhaltssachen. So, okay, da geht es da und darum. Oder das ist irgendwie eher gruselig, oder das ist eher spannend, oder das ist eher romantisch, oder das ist eher so oder eher so. Oder... wie im Fall von Glee, dass ich mich mit Personen nicht mehr treffen kann, ohne diese Serie zu gucken, weil dann einfach kein vernünftiges Gespräch mehr möglich ist, weil ich die ganzen Bezüge nicht kenne und eine Person so obsessiv damit ist, dass einfach das ganze Leben aus Bezügen zu dieser Serie besteht. Und da habe ich tatsächlich das... dann, also zumindest die zweite Chance, das passiert nämlich auch manchmal, zweite Chance dem erst gegeben, als ich dann dachte, gut, okay, ich gucke mir das an, weil sonst kann ich das nächste halbe Jahr wahrscheinlich kein vernünftiges Gespräch führen. So, schöne Grüße. Und du? Und ich? Bei mir, also, ich meine, es wird einfach, ich glaube, es gibt einfach nicht so viele Leute, die sich dafür so doll interessieren, was es jetzt gerade für neue Serien gibt und da sich tatsächlich irgendwie mit auseinandersetzen. Ich zähle auf jeden Fall nicht dazu. Und bei mir läuft es auch immer darüber, dass andere Leute sich irgendwie über eine Serie äußern. Und meistens, wenn diese Äußerung positiv ist, dann kann es schon dazu kommen, dass ich mir die dann auch angucke. Also zumindest immer so die erste Folge und danach ist es meistens eh schon zu spät. Also wieder aufzuhören. Ja, so in Momenten, wenn ich das Gefühl habe, ach, ich bräuchte jetzt aber mal eigentlich wieder so eine neue Serie zum Angucken. Und dann überlege ich kurz, ob ich von irgendwelchen Serien was gehört habe in letzter Zeit und dann schnupper ich da mal rein. Also ich habe das ja ganz gerne mal, dass wenn ich was zu Ende geguckt habe, dass ich dann das Gefühl habe, ich brauche irgendwie Stoff. Das stimmt, ja. So. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Phänomen, finde ich. Dieses, das hat sich irgendwie dann doch relativ doll so in meinem Umfeld als Freizeitbeschäftigung herausgestellt. Mhm. So. Die Leute haben irgendwie alle keine Fernseher mehr. Die gucken halt irgendwie Serien. So, das ist dann halt Entertainment so. Und das ist ja dann auch durch die Länge. Also durch die Zeit, die das dann und auch so die Länge an Geschichte oder die Komplexität an Geschichten so oder so, das ist ja, sind ja dann so Parallelwelten, die dann auch so richtig ausführlich erzählt werden können und so. Ist das dann ja auch was dann so eine Wahrnehmung oder so ein Alltag von Leuten ja auch oder so eine Lebenswelt vielleicht von Leuten auch durchaus bestimmen können? Stefan kämpft mit dem Kater, der auch auf diesem Stuhl liegen möchte. Ja, und vor allem ist irgendwie auch sich irgendwie hinlegen will und dafür ist dann aber zu wenig Platz und das ist nichts doof. Er wird nicht lange hier noch bleiben. Nein, er wedelt schon mit dem Schwanz. Aha. Ja. Der weiß nicht. Und dann ist das ja auch sowas, was Leute dann auch als wirklich Lebensalltag, also so nicht unbedingt jetzt nicht Alltag, aber im Sinne von so, okay, das bleibt irgendwie hängen. Das ist halt mehr als so ein Film, den man halt so 2 Stunden guckt und dann erzählt man mal, okay, der war ganz gut, kann man mal bei Gelegenheit gucken, sondern es ist halt eher so ein. Das begleitet Leute irgendwie viel länger und viel intensiver und deswegen erzählen sie auch irgendwie, finde ich, mehr darüber. Und deswegen kriegt man dann auch mehr mit, was Leute gucken. Mhm. So. Und dadurch ist es, glaube ich, dann eher so, dass dann auch eher mal Leute darüber reden, was für Serien sie gerade gucken, weil die Bezüge auch zu den Alltagen oder zu politischen Diskussionen oder sowas halt einfach viel dann auch über Serien laufen. Das stimmt. Also das hatte ich eben auch als Gedanke, dass all die netten, charmanten und intelligenten Menschen in unserem Umfeld, ja, sich natürlich dann auch Massen. So, ja. Ja. Wir umgeben uns ja nur mit solchen Leuten. Ja. Wenn du das sagst, dann klingt das so sarkastisch. Bin nur gerade in der glorreichen Position, mir das ausdrücken zu können. Nee. Also ich lohnarbeite ja immer noch nicht und habe damit sozusagen immer noch das großartige Privileg, dass ich gerade einen Riesenanteil an mit wem kann ich eigentlich so meine Zeit verbringen, das ist gerade sehr doll, dass ich mir das gerade sehr doll aussuchen kann. So, ja, aber selbst wenn du die ganze Zeit lohnarbeiten würdest, würden diese Leute ja nicht verschwinden, nee, aber sondern irgendwie höchstens der Austausch darüber. Aber dadurch, dass viele davon oder die meisten auch im Internet irgendwie unterwegs sind und sich auch dort ab und an zu Dingen äußern, auch darüber kriegt man ja vielleicht irgendwas mit in Gedanken. Ja, oder beim Chatten oder so. Im Chatten oder auf Twitter. Mhm. Oder Leute bloggen oder Facebook oder. Ja. Genau. Aber zurück zu den charmanten, intelligenten Menschen. Dass die sich halt. Also, ich glaube, es macht halt was aus, weil das halt dann nicht einfach nur ein. Ich konsumiere da irgendwas, was da irgendeine Produktion und die konsumiere ich und dann ist eben Schluss. Sondern da eben schon, da sie für diverse Themen sensibilisiert sind, halt dann auch nochmal Sachen herausstellen können. Sowas wie, in dieser einen Serie wird irgendwie ein Thema ziemlich cool behandelt dafür, so für den sonstigen öffentlichen Diskurs oder sowas. Oder die und die Figuren sind da irgendwie sehr gut gestaltet oder so, oder eben sehr politisch interessant. Bei dir legt er sich jetzt freiwillig auf den Schoß. Ja, weil ich habe die Fließhose an, musst du wissen. Das stimmt. Das ist ein Argument. Ja. Genau. Und ich glaube, dadurch macht es halt einfach auch Spaß. Also mir macht es ja auch Spaß, irgendwie Sachen miteinander zu verknüpfen und auch sowas wie Sachen zu vergleichen und zu überlegen, wäre so ein Erzählstrang noch vor einigen Jahren irgendwie denkbar gewesen oder was ist jetzt so das Neue dabei, oder zu überlegen, warum, was genau fasziniert mich jetzt daran, oder sich eben über die Mitwirkenden irgendwie zu informieren bei so einer Serie, was auch immer, also so irgendwie so drumherum Informationen auch zu sammeln, und das macht es halt irgendwie auch interessant. Ja. Ja. Kommt darauf, dass. Ich finde ja, dass es schon auch manchmal. Naja, es ist. Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist Zufall, aber es ist eben nicht Zufall, weil es eben. Weil ich nur. Also, da, weil ich eigentlich ausschließlich Serien gucke, von denen. Nicht mir persönlich, aber wozu sich schon mal irgendwelche Leute, die ich kenne, geäußert haben. Hm. Und dadurch ist es ja schon sehr eingeschränkt. Dadurch fallen schon mal viele Serien weg. Ja. Also anders als bei Filmen ist es halt schon so, dass ich nie danach suche. Also ich habe, glaube ich, noch nie nach einer Serie irgendwie gesucht, sowas wie ähnliche. Oder es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Angebote, wo man irgendwie rauskriegen kann, okay, ich hätte gern was, also es, ne? Ich hätte gerne eine Serie, in der irgendwie, also was weiß ich, Action-Serie mit irgendwie, keine Ahnung, die in den 90ern spielt oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder es gibt so, also was ich zum Beispiel manchmal nutze, ist so eine Webseite, so ein Portal oder so ein Webangebot, wo Leute, also wo man halt sagen kann, ich mag irgendwie Filme, ich mag die und die und die Filme, und dann werden mir noch 10 weitere, die irgendwie damit assoziiert werden, angeboten. Und darüber gucke ich mir durchaus dann auch, lasse ich mir so Vorschlagslisten machen, und dann gucke ich mir halt irgendwie so einen Film an, weil cool, ja. Das, so, und das könnte man ja bei Serien, das gibt es bestimmt auch für Serien, und das mache ich aber nicht. Also so Trailer oder sowas, ich glaube, ich habe guck mir selten Serientrailer, die es ja bestimmt auch gibt, aber fand ich auch ebenso. Ja. Die ist dann eher ein so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es irgendwelche Trailer gibt oder nicht, aber es wird wahrscheinlich irgendwelche geben. Allein für die TV-Formate, dass irgendwelche Serien im Fernsehen angekündigt werden, die dann neu anlaufen. Also, es ist halt so ein Bubble-Ding. So, also, so, es gibt halt so die Bubble, in der ich mich bewege, und die irgendwie aus FreundInnen, denen ich irgendwie so, mit denen ich so zu tun habe, irgendwie im echten Leben, und den Leuten oder Twitter oder Facebook oder halt so dieses ganze, dieses Mischmasch aus irgendwie Online- und Offline-Bezügen. Und genau in diesen Bezügen finde ich die Serien, die ich gucke. Mhm. Und nur dort. Gibt es bei dir denn eigentlich verschiedene Serien, also gibt es bei dir verschiedene Arten, Serien zu konsumieren? Also gibt es sozusagen, gibt es so verschiedene Serientypen quasi, die dich irgendwie unterschiedlich begleiten oder so? Oder ist es. Meinst du, ist es die Art zu gucken? Also sowas wie so an einem Wochenende drei Staffeln am Stück und dann irgendwie einmal jede Woche und so? Zum Beispiel. Oder meintest du jetzt die Serien von der Art her? Also was für, also was, welche Typ, welcher Typ von Serie? Also nee, mehr so, was du für ein Typ bist. Also, achso, ich verstehe. Nicht, was du für ein Typ bist, sondern was... Guck, mein Konsumverhalten. Genau, ob du verschiedene Serienkonsumarten hast. Also ich habe auf jeden Fall... der Kater, der hier gerade rumrumpelt. Ja, das sind nicht wir, nicht? Ne? Wir haben ja hier diese... Wir haben die Untersätze, wir können nämlich gar nicht rumrumpeln. Ja, wir haben die wunderbaren Untersätze. Oh nein. Ja, Ed ist ganz, er ist ganz niedlich, ja. Also, ich kann nicht so richtig... Oh nee, es stimmt eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht so richtig mehrere Serien gleichzeitig, aber es stimmt nicht, weil es gibt Serien, die gucke ich irgendwie gleichzeitig. Also genau, also ja im Sinne, also ich bin, also eigentlich war ich immer, ich bin ja immer so hinterher, ne? Ich habe ja immer, ich bin ja, gehöre überhaupt nicht zur Speerspitze. Deswegen kann ich irgendwie die meisten Serien gucken, wenn die schon gelaufen sind und kann mir die dann so mehr oder weniger am Stück angucken. So. Es gibt aber mittlerweile ein paar Serien, und es werden immer mehr gerade, die ich wirklich quasi dann gucke, wenn sie rauskommen. Und das sind mittlerweile drei gerade. Wobei die eine hat ja auch gerade wieder aufgehört. Naja, also zwei eigentlich. Eigentlich, ja, zwei. Und also Glee und Elementary wären jetzt gerade so die beiden, die ich irgendwie gerade aktuell gucke. Ja, und ich habe aber auch schon durchaus Phasen, in denen, also ich habe ja so ein Projekt diesen Sommer gehabt. Ich habe ja diesen Sommer das Projekt, ich gucke mir alle L-Word-Folgen an, alle Staffeln an, das Projekt gehabt, und dann habe ich das aber richtig als Projekt gehabt. Dann habe ich beschlossen, so, das mache ich jetzt. Ich will jetzt einfach, weil es kann nicht sein, dass ich, es ist, ich habe es plötzlich für einen unhaltbaren Zustand gehalten, das kann doch nicht angehen, dass ich nie L-Word zu Ende geguckt habe, sondern wie fast alle anderen auch in der vierten Staffel versackt bin. So. Stimmt. Weil was ich dritte, ja dann kurz vor dir dann getan. Genau, und dann hattest du das kurz vor mir getan, und dann dachte ich, aha, es ist also möglich. Man kann das durchstehen. Wenn und dann habe ich kann. Genau, dann habe ich das habe ich da aufgehört, angefangen, wo ich aufgehört habe, habe gemerkt, ich verstehe überhaupt nichts, und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich es wohl von vorne gucken, und dann habe ich tatsächlich mir fünf Staffeln in 3 Wochen angeguckt. Also halt immer so in der ersten Woche 2 Staffeln, und das sind immerhin immer jeweils, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren immer so 12 Folgen. Ja, immer so 12 Folgen. Also 24 Folgen in der ersten Woche, 24 Folgen in der zweiten Woche. Und in der dritten Woche, da bin ich aber dann kurz vorm Urlaub gewesen, deswegen musste ich dann, konnte ich dann noch, habe ich dann die 5. Staffel in einer Woche und noch ein bisschen Anfang von der 6. Und dann, als ich dann aus dem Urlaub, also ich habe eigentlich dann innerhalb von ganz kurzer Zeit, also das kommt schon mal vor, aber es ist dann schon eher so projektmäßig. Mhm. Ja. Genau. Also ich bin nicht so die sich dann komplett einigelt und dann wirklich alles irgendwie von, da irgendwann kann ich erst also nicht mehr. Also, obwohl, es stimmt nicht, so Glee Project, das ist auch sowas, was da so, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen inhaltlich werden. Das ist wiederum was, das habe ich tatsächlich irgendwie auch, da kann ich auch gerne mal so, naja doch, obwohl, man muss dann ja auch gerne mal so 3, 4, 5 Folgen am Tag irgendwie gucken, wenn man das irgendwie, also. 3, 4 Folgen am Tag? Ja, so. Das, mein Leben gibt das halt auch gerade her. So, ich habe halt auch momentan irgendwie ein Leben, in dem ich mir das zumindest zwischendurch auch mal erlauben kann. Das geht ja nicht immer. Ich hatte auch viele Jahre, da hätte ich das überhaupt machen können. Hätte ich überhaupt nicht 5 Stunden am Stück irgendwas gucken können. So, weil mein Leben das, weil ich andere Dinge tun hätte müssen. So. Nein, so. Also ich würde sagen, ich bin so low excessive. Low excessive recipient. Recipient. Ja. So. Ich bin kein. Ich fühle mich nicht wie eine, die sich da so total verausgabt, sondern fühle mich immer noch auf der Konsumentin-Seite. Und nicht unbedingt so auf der, ich durchdringe das jetzt alles und bin so voll der Freak oder so. Wo das halt alles, ich das alles irgendwie so auch permanent durchdenke oder so, oder keine Ahnung. Oder irgendwie immer schon genau weiß, wann die nächste Folge kommt oder so. Was weiß ich immer nicht. Aber bei manchen Serien wärst du das dann immer. Also so bei True Blood zum Beispiel würde ich jetzt schon behaupten, dass du weißt, wann die nächste Folge kommt. Ja, nächstes Jahr. Nee, weil ich ja offensichtlich war es ja sogar so, bei der letzten Staffel, dass ich da ja noch nicht mal wusste, dass das jetzt die letzte Folge ist, die ich gerade gucke. Ach so. Und dann völlig enttäuscht war, dass ich gerade das Staffelfinale geguckt habe und es nicht und es gar nichts mehr kommt irgendwie. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir mal so ein bisschen, zumindest ganz kurz, immer sagen sollten, worum es da geht, damit wir nicht immer nur mit so komischen Titeln irgendwie um uns werfen. Also ich sag mal ganz kurz was zu True Blood, weil ich das gerade erwähnt habe. Also True Blood ist eine Serie, die gerade in der, ich glaube, da geht's schon los. War das jetzt die 6. Staffel? Ich muss nebenbei hier, ich weiß nicht mehr. Ich kann sonst auch recherchieren, wenn du genau. Erzählst. Du kannst ja vielleicht mal kurz recherchieren. Also True Blood ist auf jeden Fall eine Serie, die es schon ein paar Jahre gibt und irgendwie entweder ist gerade die 5. oder die 6., aber ich glaube, es war tatsächlich die 6. Staffel, ist jetzt gerade dieses Jahr gelaufen. Es ist eine US-amerikanische Serie, wie fast alle Serien, von denen wir sprechen. Und es die Geschichte ist, dass es, also ist so ein Fantasy oder Mystery. Ich glaube, es wird als Mystery-Serie einkategorisiert und das ist eine Geschichte, die in den 6. Staffel, die in den Südstaaten in den USA spielt, in einer Kleinstadt. Und das Hauptthema ist, dass es japanischen WissenschaftlerInnen gelungen ist, synthetisches Blut herzustellen, was dazu führt, dass Vampire, die ja sich von Blut ernähren, nicht mehr im Verborgenen leben müssen, sondern eben sich durch dieses synthetische Blut davon eben ernähren können und deswegen nicht mehr sich verstecken müssen, um halt dann sozusagen, weil sie sich halt von menschlichem Blut ernähren müssen, so, weil sie können sich ja nicht von tierischem Blut ernähren, sie können sich ja nur von menschlichem Blut ernähren. Und damit fängt diese Serie an und diese ganzen Staffeln drehen sich halt sozusagen um diese Situation von, es gibt die Menschen und es gibt die Vampire und dann gibt es halt, später kommen dann noch mehr nichtmenschliche Wesen dazu, Werwölfe, irgendwelche schrägen Göttinnen, Feen kommen dann auch noch, genau, und Formwandler, so Shapeshifter heißen die, die sich so in Tiere verwandeln können. Und so, also, und es geht halt so eigentlich ganz viel um so die Dynamik zwischen diesen einzelnen Gruppen und das Interessante oder das, was sozusagen eigentlich so ein ganz großes Thema ist, ist halt so dieser Umgang mit oder diese Auseinandersetzung mit Anderssein und so Mehrheit und irgendwie um Rechte kämpfen und dann, was so ein relativ typischer Erzählstrang von True Blood ist, so, es gibt so die Vampire, die sagen, wir sind ganz normal, wir wollen Wahlrecht, wir wollen heiraten können, wir wollen irgendwie, wir wollen anerkannt werden als irgendwie natürliche Wesen, die halt einfach da sind und die gleichen Rechte haben wollen wie Menschen. Mhm. Und wir wollen halt einfach integriert sein und irgendwie einfach mit den Menschen zusammen leben. Das ist so die eine Gruppe. Und dann gibt es halt die andere Gruppe, es gibt dann eben doch die anderen, die halt sagen, wir sind irgendwie tausende von Jahren alt, wir leben oder wir existieren schon so viel länger als irgendwie die Menschen, mit denen wir hier gerade zu tun haben, und wir haben schon uns so ein so eigenes System an Bezügen, an Recht, an Machtstrukturen und Hierarchien und Regeln, Und was sollen wir jetzt irgendwie, die wir so komplett anders sind als Menschen, uns jetzt irgendwie diesen menschlichen Regeln anpassen, nur weil die mehr sind und nur weil wir sozusagen uns immer vor denen versteckt haben, heißt das nicht, dass wir uns jetzt deren Regeln unterwerfen müssen, sondern wir machen unsere eigenen Regeln und wir sind sowieso viel cooler als die Menschen und wir haben überhaupt keinen Bock, irgendwie jetzt hier irgendwie einen auf lieb zu sein, zu tun, weil wir sind nicht lieb. Wir sind irgendwie, sind genauso wie wir sind. Wir sind wild, wir sind sexuell, wir sind irgendwie, wir sind über, wir haben krass die, also eben nicht übersinnlich, sondern wir haben halt irgendwie viel schärfere Sinne als die Menschen und wir haben überhaupt keine Lust, irgendwie hier die menschlichen Regeln zu befolgen. So, das ist, und das sind natürlich so Sachen, die einfach sehr doll an so Gay Liberation Kämpfe erinnern oder eben auch an alle möglichen anderen so Emanzipationsbewegungen. Und das ist halt eigentlich so, dass eines der Hauptthemen dieser Serie ist halt so diese ganzen Bezüge zu diversen Emanzipationsbewegungen von diversen marginalisierten Gruppen. So, das ist True Blood. Und das ist gruselig, weswegen ich es nämlich nicht gucke. Es ist sehr blutig auf jeden Fall. Ich finde es überhaupt nicht gruselig. Nee, ich finde, es ist mehr so, es ist dieses Brutale, ist, ich glaub, was mich... Also ich habe die, glaube, ich habe die erste Folge gesehen und dann habe ich noch weitere Folgen gehört, weil Marlene dann eben Folgen geguckt hat, während ich am Computer saß und was geschrieben habe, so mehrere Tage hintereinander. Und ich habe dann eben immer nur das Schmatsch, Schmodder. Und dann irgendwie die Geräuschkulisse plus den... Also, ich weiß gar nicht, gibt es auch deutsche Übersetzungen? Ist True Blood jetzt auch? Ja, ja, das, das läuft auch schon seit mehreren Jahren auf einem, so einem Pay-Sender. Der Pay-View, so ein Pay-View, ich glaube, so Premiere oder irgendwie sowas. Ja, weil das, also dazu kommt eben dann auch noch, dass das mit einem, in einem stark Südstaaten-Akzent gesprochen wurde, was eben auch noch schwer verständlich macht, sodass ich auch wenig verstanden habe, worum es da gerade geht und mehr irgendwie Gedonner und Geschrei vernommen habe, was das Ganze nicht bestärkt hat, irgendwie, dass ich mir das dann noch angucken wollte. Genau, deswegen habe ich einfach nie weitergeguckt. Ach, du hast verpasst. Das ist so großartig. Ja, ich weiß, aber es ist, auch wenn ich dann so Schnipsel sehe, ist es wirklich nicht so mein Style. Und da ich Serien tendenziell, häufig gucke ich Serien auch dann mal eher gegen Abend. Oder auch, ich gucke auch Serien abends. Ich merke gerade, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger gibt es eine Tages- oder Nachtzeit. Naja, das ist wieder egal, gut. Aber wenn ich überlege, dass ich diese Serie irgendwie abends gucke, vorm Schlafen gehen oder sowas, dann ist es halt einfach, ist da eine Stimmung in dieser Serie, die nicht, die für mich dann irgendwie nicht zuträglich ist, um einigermaßen beruhigten Gemütes schlafen zu gehen. Ich glaube, deswegen ist aus True Blood und mir irgendwie nichts geworden. Vielleicht auch noch das Sexualisierte. Ja, es ist ja, es ist schon sehr, also. Das ist schon so der, ja, derbe. Das ist schon, ja. Aber auch irgendwie, ja, also man kann sehr viel Heterosex sehen, der oft mit Blut irgendwie, also es ist gerne viel, viel Blut im Spiel, weil sie mit den Vampiren im Blut in die Weinen dann auch immer noch zu Blut. Und ich finde, ehrlich gesagt. Weinen Blut? Ja, ja, Vampire weinen Blut. Siehst du? Ja, das weißt du nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ja, also Vampire weinen. Ich muss was lesen. Ich sollte mehr lesen zu tun. Ja, das ist ja auch, gibt ja auch eine Vorlage, genau, das sollte man mir dazu sagen. Es gibt eine Vorlage, jetzt muss ich kurz überlegen, die heißt, glaube ich, The Susie Stackhouse Chronicles. Ah, Susie Stack, nicht Susie, Suki, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, Suki. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Suki Stackhouse. Ah, wie heißt das denn nochmal? Mist. Susie Stackhouse. Suki Stackhouse. Ich weiß es nicht. Kannst du noch kurz nochmal recherchieren? Nee, weil Suki Stackhouse ist eine Hauptfigur und es ist angelehnt an diese Romanserie, aber es geht wohl auch schon dann relativ weit weg. Ich habe das nicht gelesen. Aber es ist auf jeden Fall eine Grundlage. Wie so viele Serien, wie ich irgendwie. Buchreihe ist Suki Stackhouse. Ach, die heißt auch nur Suki Stackhouse. Ja. Okay. Suki Stackhouse, genau. Ja, genau, es gibt halt irgendwie ziemlich viel, man kann ziemlich viel, also ich weiß gar nicht, wie explizit, also ist schon eher, also man sieht, also ist schon, man sieht schon die Leute, jetzt, es wird jetzt nicht soft und dann wird ausgeblendet oder irgendwie, also es gibt schon, man kann schon kopulierende Paare irgendwie sehen und das ist, ich glaube, fast immer oder immer Hetero-Sex, den man sehen kann. Obwohl es nicht nur Hetero-Figuren gibt in der Serie. Ja, das ist so ein bisschen... Kann man irgendwie gucken, kann man sein lassen, wenn man das mag. So. Aber es stimmt schon, es ist, also es wird, also diese Vampire sind einfach sehr sexualisiert. Da, also die sind in dieser Serie einfach sehr... da geht es halt ganz viel um Sexualität. Ja. Was ja aber wiederum auch ein ganz interessanter Aspekt ist, weil, also gerade was so diese ganzen Sachen von, keine Ahnung, so Weiblichkeitsbilder und Männlichkeitsbilder und so, also da ist es halt so, dass halt einfach alle Vampire, egal welches Gender sie haben, halt einfach eigentlich immer extrem viel Lust auf Sex haben und das wiederum überhaupt nicht problematisiert wird. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ziemlich ganz, also ganz interessant oder auch irgendwie ganz gut finde. Dass halt einfach, das ist einfach weder, also es wird einfach, es ist überhaupt nicht erstmal vom Geschlecht abhängig, dass wenn das kommentiert wird, wie groß der Sexdrive von Vampiren ist. So. Ja. Ich weiß gar nicht, ob, ja, wir können einfach, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwie einfach weiter über eine Serie gucken, reden sollen, die irgendwie, die du nicht geguckt hast. Ja, ich meine, ist doch auch so ein bisschen eine Idee von, ja. wenn wir jetzt schon angefangen haben, wäre es, glaube ich, schade, wenn wir jetzt mit was anderem weitermachen ja, das und dann vielleicht nicht mehr hinrutschen oder so. Also was ich irgendwie, was mich daran so, also ich glaube, wenn man einfach 4 Staffeln schon total begeistert geguckt hast, dann guckt man die einfach weiter. Also ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, die jetzt nicht mehr zu gucken, weil das halt auch einfach mittlerweile, also die mittlerweile sind einfach die Figuren so ausgearbeitet, also die Hauptfiguren sind einfach alle so ausgearbeitet, dass es halt einfach, ja, das ist ja auch das Interessante an Serien, dass die dann sozusagen so viel Tiefe kriegen und so viel Geschichte, dass man ja schon echt doll persönliche Bezüge auch zu so Figuren kriegen kann und dann einfach, ja, und das ist auch schon ein Grund, warum ich das auch jetzt einfach gar nicht mehr vorstellen kann, auch wieder aufzuhören. Weil das ja dann schon fast so ein bisschen so wie alte Bekannte sind, die man dann eben wieder trifft und deren Geschichte man halt weiter erzählt bekomme. So. Und es gibt halt einfach schon so ein paar Figuren, die ich einfach wirklich sehr, sehr gerne mag. So. Und wo ich mich einfach total drüber freue, wie die sind und was die irgendwie, wie die agieren und deren Geschichte und so. Und allen voran natürlich, ach, der so großartig flamboyante Lafayette, das ist ein Koch in einem Diner. Genau, er ist kochen im Diner und ist schwarz und schwul und eine totale Tunte und es ist einfach absolut großartig. Die Klamotten sind immer großartig. Es ist irgendwie, ich finde die Attitüde wahnsinnig toll, weil er halt so eine ganz, also wie ich finde, absolut herzzerreißend großartige Mischung aus feminin und immer so over the top und immer so ganz ausgewählte Klamotten gemischt mit so einer ich lasse mir hier überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen Attitüde mit einem unglaublich losen Mundwerk, das nie lächerlich ist. Also es ist einfach, er wird nie als lächerlich oder albern oder lustig irgendwie präsentiert, sondern er ist immer der Starke, der mit der großen Klappe. Natürlich, der kriegt auch Probleme zwischendurch, aber es gibt echt wenig offensiv homophobe Erfahrung, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn man irgendwie so rumläuft in einer amerikanischen Südstaaten-Kleinstadt, stelle ich mir jedenfalls so vor. Nicht, dass ich da jemals gewesen wäre. Ja, aber das ist so, also die Figur ist einfach und der ist halt also auch so eher so lower class, schlägt sich so durchs Leben und macht so das Beste draus. Also das ist immer so das, was ich so wahrnehme. Macht das Beste draus, ist auch absolut nicht immer loyal zu allen so, aber dann, wenn es drauf ankommt, ist er auf jeden Fall eine Person, auf die man sich verlassen kann. Und er sieht einfach jedes Mal einfach absolut großartig aus. Dabei einfach immer mit einer Eleganz. Großartig. Ah, toll, toll, toll. Ich bin immer ganz, ganz glücklich. Ja. Und da gab es dann auch eine Liebesgeschichte irgendwann zwischendurch und die ist dann so richtig, richtig schlimm traurig eingegangen und es war auch eine meiner schlimmsten Heul-Drama-Erlebnisse, als dann diese Liebesgeschichte dann zu Ende gegangen ist, auf eine sehr schreckliche Art und Weise. Ja, die ich irgendwie sehr, die mir sehr am Herzen gelegen hat. So. Und ich wünsche ihm wirklich sehr, dass da nochmal jemand kommt. Oder so. Weil er halt schon immer so ein bisschen einsam ist. Also das ist auch immer so ein bisschen so die Tragik in der Figur irgendwie, dass er irgendwie nicht so richtig, darf er irgendwie nicht so richtig glücklich sein. Er muss immer so ein bisschen leiden auch. Ja, so ein bisschen Stereotype wahrscheinlich an Erzählung von gewissen Figuren. Ja, sehr. Also er ist schon, also die ganze Serie ist jetzt schon sehr Stereotyp. Es gibt irgendwie den super kräftigen, aber dann doch irgendwie herzensguten Werwolf-Typen, der irgendwie so tierisch breites Kreuz hat und irgendwie mit so einer tiefen Stimme verredet und so. Und es gibt irgendwie, es ist einfach voller Klischees, diese ganze Serie ist irgendwie, die hat schon sehr, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ikonografische Figuren, aber die sind dann halt meistens nicht wirklich platt, sondern haben dann immer noch mal so Twists drin. So, ja. Und das gefällt mir dann ganz gut. Ich glaube, gerade bei Serien muss das wahrscheinlich auch so sein, dass es irgendwie so, wenn du irgendwie total differenzierte Persönlichkeiten hättest. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass er schwarz ist? Habe ich schon erwähnt, dass Raphael schwarz ist? Okay, gut. Entschuldigung. Dass es halt dann schwierig ist, also dass es ja schon immer eine Absicht ist von Leuten, die dann Geschichten schreiben, dass du dich irgendwie relativ schnell auch in ein Verhältnis zu den Figuren irgendwie setzen kannst. Und dass es eben schwierig ist, wenn so Menschen so total differenziert dargestellt werden. Weil es dann gleich ziemlich schwierig wird, um erstmal überhaupt irgendein Anfangsgefühl zu haben. Es geht ja nicht darum, dass dieses Gefühl dann immer so bleibt, aber dass du irgendwie schon mal so ein Anfangsgefühl hast von irgendwie so, ach, das ist ja eine schreckliche Figur, so mit der will ich nichts zu tun haben. Und dann kann es ja trotzdem sein, dass es dann in der Geschichtserzählung dann nochmal irgendwie zu Momenten denkt, ach naja, ist ja doch ganz okay oder so. Ja. Aber das ist wahrscheinlich ein wichtiger Teil auch so dieses dann Stereotype in der Figurenbildung ist. Ja. Also gerade so als das, weil es schweift schon so ein bisschen ab, aber eben auch was so Erzählung angeht, bei denen dann so eher auch Alarmglocken losgehen mit, oh, was ist das jetzt irgendwie für ein Scheiß, wie das erzählt wird oder sowas, ist das, glaube ich, für ein Serienformat ganz, ganz wichtig trotzdem. Ja. Ja, besonders aufgefallen ist mir das tatsächlich heute, als wir uns heute schon ein bisschen über Glee unterhalten haben, weil da wird das Ganze ja eigentlich, wie ich finde, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Es gibt so eigentlich einen relativ einfachen Rahmen und dazu gehören dann meinetwegen auch eben einfache Figuren, also erstmal so also relativ typisierte Figuren. Und in diesem einfachen Rahmen mit diesen ganzen typisierten Figuren passiert dann aber eigentlich dass die ganze Epik irgendwie so. Mhm. Ja, ich finde ja die eh so. Was da so an Geschichten erzählt wird, ist für mich immer so total unberechenbar gefühlt. Immer so wenig. Sollen wir einfach mal was dazu sagen? Ja. Genau, Glee ist ein, ja, geht schon los. Glee ist halt, ist sozusagen so ein bisschen verschiedene Formate überschreitende, eine Formate überschreitende Serie, weil sie eben sehr musiklastig ist, sehr so teilweise so ein bisschen Musical-esque ist. Es spielt in einer Highschool, es geht um den Glee Club, was halt so der Showchor von einer Schule ist. Und da versammeln sich eben so die AußenseiterInnen größtenteils. Ja, versuchen halt dann versuchen eben so diesen Chor zu bilden und das begleitet sie und stärkt sie und es ist halt dann einfach so, das ist halt so der Dreh- und Angelpunkt ist eben dann dieser Chor und die einzelnen Figuren, die dann da drin, die sich da drin einfinden. Und sie versuchen, einen Wettbewerb zu gewinnen. Genau, das ist immer so, das Ziel ist eben immer auch so auf verschiedenen Landesregionalebenen dann zu gewinnen. Was dann, glaube ich, auch immer so, dass eines der Staffelenden meistens irgendwie beschreibt, dass es irgendwie so einen Wettbewerb gibt. Da hat jetzt gerade die 5. Staffel angefangen. Ja. Das Interessante finde ich bei Glee so formal ist eben genau das, was ich eben schon meinte. Anders als zum Beispiel bei True Blood oder auch bei anderen Serien wird so ein ganz starrer, formaler Rahmen, der mich eher so an Sitcoms erinnert, vorgegeben. Es gibt wenig Räume, in denen Sachen stattfinden. Mhm. Also es gibt irgendwie, es gibt diesen Chorraum, in dem viel stattfindet, also diesen Proberaum. Es gibt eine Bühne, auf der viel stattfindet. Es gibt Highschool, einen Highschool-Flur, der irgendwie immer wieder gezeigt wird. Also es gibt so ganz wenige Orte nur, an denen Sachen stattfinden. Nicht, also es gibt ein paar mehr, aber so im Verhältnis zu anderen Serien, wo eben das, wo ich so das Gefühl habe, es ist irgendwie so spielfilmiger, irgendwie da gibt es irgendwie einfach, da durchschreitet man viel mehr Räume und da werden irgendwie viel mehr Wohnungen gezeigt oder irgendwelche eben verschiedene Sachen, wo jetzt gerade was stattfindet. Es ist bei Glee irgendwie ganz wenig so. Und dann gibt es eben so Sachen wie, es wird ständig werden Szenen durch diese Schulklingeln oder irgendwie so, also so Schulklingeltöne irgendwie eingeleitet. Oder eben durch so ein ganz kurzes, so einen ganz, ganz, ganz kurzen Jingle, so ein Tralala irgendwie, ganz kurz, der halt irgendwie eine Szene abschließt und eine neue anfängt, was ich auch so ein bisschen Sitcom-mäßig finde, so, was halt irgendwie für mich, was auch tatsächlich dazu geführt hat, dass ich es am Anfang einfach nicht mehr weitergeguckt habe, weil mir war das zu wenig eben so spielfilmmäßig. Mhm. Ich fand das, mir wurde nicht so eine Geschichte erzählt, die sozusagen irgendwie mehr wie so ein langer Film ist, sondern es war halt irgendwie mehr so, es war so viel episodenhafter, es gibt auch irgendwie eher so, es gibt ein Hauptproblem in der Serie, in der Folge und es wird, ne, es gibt ein Problem und es wird dann am Ende irgendwie gelöst und es gibt so einen ganz klaren Rahmen, am Ende gibt es dann eben meistens nochmal so einen Abschlusssong und so, also es ist alles sehr starr, so. Ja. Und dann eben auch noch mit den Klamotten auch noch, es gibt irgendwie dann, es gibt so Cheerleader in dieser Schule, die haben immer die Cheerleading-Uniform an und so, also, und irgendwann hat mich das total genervt am Anfang. Ich dachte, nee, das ist mir viel zu flach irgendwie und ich will irgendwie lieber mir irgendwas irgendwie Komplexeres angucken und habe irgendwie keine Lust, mir irgendwie immer wieder den gleichen Jingle anzuhören und mich nervt gerade dieses irgendwie, und dann kommt wieder ein Problem und dann lösen wir es wieder und dann kommt nächste Folge ein neues Problem und dann lösen wir es wieder. Und ich musste mich da tatsächlich so ein bisschen durchbeißen, um dann festzustellen, oh, aber es in diesem ganzen starren Rahmen passieren ja unglaublich riesige Spannungsbögen, riesige Erzählstränge, die irgendwie über Jahre hinweg irgendwie Bezug aufeinander nehmen. Und das ist ja alles total komplex. Abgesehen davon, dass die Popherz natürlich irgendwie sehr doll irgendwie gestärkt wird durch Genau, das ist halt so, also meistens werden, also es gibt eigentlich so zwei Musikstile oder zwei Musikrichtungen, die sie irgendwie, die aufgegriffen werden und dann eben von diesem Chor oder dann von Einzelpersonen davon gesungen werden. Naja, es geht jetzt nicht nur um den Chor, sondern es gibt noch den Chorleiter und dann gibt es eben noch welche irgendwie andere Lehrkräfte von der Schule und sowas. Aber das meiste wird eben dann schon von diesem Chor gesungen. Und das ist eben Pop, Popmusik. Und zwar aber von irgendwie aktuellen Hits bis in die 70er? 70er, ja. 60er, 70er. Zurück. Und Musical. So, und beim Musical bin ich persönlich dann immer so ein bisschen lost, weil ich mich extrem wenig mit Musical-Liedern auskenne und das dann tatsächlich auch eher so die schwächeren Momente sind für mich, wenn das dann eben, wenn dann gerade davon das irgendwie ja nicht eingespielt wird, sondern performt wird in einer Folge. Aber sonst gibt es, also wenn man irgendwie ein Herz für Popmusik hat, dann macht es einfach auch auf der Ebene eigentlich recht viel Spaß zu gucken, wie sie das aufgreifen, in was für einer Version das interpretiert wird. Häufig machen sie auch so Mashups, dass eben zwei oder sogar mehr Lieder, aber meistens zwei, miteinander vermischt werden. Da gibt es ganz großartige Mashups. Großartig. ja. Musik. Ja, ich bin auch immer noch so hin und her gerissen von irgendwie, was ich dann gerade gut dran finde oder was ich irgendwie nicht gut dran finde, aber es hält doch sehr bei Laune. Ah ja, genau, was so diese Geschichtserzählung angeht, das ist ja wiederum auch sehr typisch für viele Serien. Dieses, es gibt ein Problem, es wird ist gelöst, so. Das gibt's, also gerade so in so Krankenhausserien oder bei denen es irgendwie so um Medizin geht oder auch so die Krimiserien oder sowas. Wenn es jetzt nicht gerade ausnahmsweise irgendwelche Doppelfolgen sind, geht es ja schon immer um diesen Rhythmus von, es gibt irgendwie ein Ding und das muss irgendwie geklärt werden. Und zum Ende der Folge ist es dann irgendwie geklärt, das Thema. Haben die Figuren sozusagen irgendwas durchlebt und Erkenntnis gewonnen und so. Das ist ja schon so ein sehr klassischer Stil irgendwie. Das ist ein sehr klassischer Stil und das ist genau der Stil, den ich nicht mag. Ich meine auch so eigentlich kulturell, ja. Literarisch. Ja. Naja. Ja, und das ist halt irgendwie das Spannende, weil das kann eben auch langweilig sein, weil es irgendwie so vorhersehbar ist, aha, jetzt passiert dies oder jetzt wird irgendwie, es ist klar, da ist jetzt ein Problem und ich weiß jetzt schon, es wird zum Ende der Folge irgendwie gelöst sein. Und aber auch gerade dieses Verlässliche, gerade auch dieses Langweilige ist ja dann auch so was Verlässliches, du weißt, okay, gut, das wird passieren, das wiederholt sich und ich glaube, dass das auch hilfreich sein kann bei Serien. Dass es sozusagen irgendwie so ein überschaubares Format gibt, worauf man sich dann so einlässt. Dass es irgendwie so, okay, es kann jetzt nicht so viele böse Überraschungen geben oder sowas. Was natürlich auch überhaupt nicht stimmt. Das stimmt nicht. Auch da gab es leider schon mal den Raum verlassen. Oh, ja. Dann würde ich mal sagen, Na gut, dann bleibe ich jetzt da. So, Steff ist wieder da. Ah ja. Ja, ich hatte auch prompt noch Eingebung. genau, was diese Rahmung angeht. Also ich glaube, diese so eine Rahmung von, okay, ich weiß, was ungefähr so passiert in so einer Folge, ist ganz hilfreich, um sich irgendwie drauf einzulassen. Und das hilft ja auch so schön, dem Alltag zu entschwinden, bei dem alles nicht so überschaubar ist vielleicht. Und dass da drin dann aber auch wieder ganz viele Sachen passieren können. Und zwar ist mir nämlich noch meine Lieblingsfigur eingefallen. Oder, also es gibt mehrere Lieblingsfiguren, aber es gibt eben eine Lieblingsfigur, das ist die Figur Sue Sylvester, die der Cheerleader, die Cheerleader-Coach ist. Kann man die Coach sagen? Stimmt. Ich kann alles sagen, was ich will. die mein Herz gewonnen hat, darüber, dass sie absolut unberechenbar, niederträchtig, fies ist, aggressiv und irgendwie alles niedermacht, was ihr erstmal nicht in den Kram passt, mit all den Abweichungen irgendwie, die dann eben auch so entstehen über die längere Zeit, dass auch diese Figur irgendwie facettenreicher wird. Was ihr meiner Meinung nach ja nicht gut tut, aber bitte. Weil ich musste eben gerade nochmal darüber nachdenken, was mich eigentlich so bei Laune gehalten hat, so die ersten Folgen oder so die ersten Staffeln. Und das war, glaube ich, schon die Figur, die ich irgendwie ziemlich toll fand. Und eben die hohe Popmusikquote. Weil das macht einfach Spaß. Irgendwie so schöne, immer wieder so schöne Popsongs irgendwie performt zu sehen. Denke, ach ja, stimmt. Das ist ja auch ganz toll. Was ich ja ganz spannend finde bei der Serie noch, ist, dass dieser Rahmen am Ende der dritten Staffel verlassen wurde, dieser Highschool-Rahmen, weil eben dann mehrere Hauptfiguren einfach zu alt geworden sind, um noch an der Highschool zu sein. Die haben dann Abschluss gemacht und sind von der Schule abgegangen und mittlerweile war aber offensichtlich diese Serie so populär und auch vor allen Dingen diese Figuren so populär. Ja. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das von Anfang an so geplant war, dass das sozusagen auch diesen Rahmen sprengen wird oder nicht, weil es eben jetzt schon seit anderthalb nach der dritten ging. Die vierte war dann die, wo es dann nicht mehr nur in der Highschool, genau. Jetzt und jetzt eben mit dem Beginn der fünften, also jetzt ist sozusagen, fängt die zweite Staffel an, die eben auch noch in New York spielen zusätzlich zu der kleinen Stadt in der diese Highschool steht, von der ich schon wieder vergessen habe. Ohio, glaube ich, ist es, ne? Ja, Ohio. Nein. Auch da wird sozusagen auch wieder, also da wurde dann irgendwann dieser ganz enge Rahmen auch gesprengt. Auch da gibt es dann eben auch noch so eine Hochschule, die dann so eine Rolle spielt. Und auch da ist es wieder so, dass es so ganz bestimmte Klamotten gibt und ganz bestimmte, auch wieder so ein bisschen sowas, ja, was ich immer so als ikonografisch bezeichne, irgendwie so sowas, ja, so ein ganz relativ starr gesetzter Rahmen. Aber insgesamt war dadurch, dass eben eine andere Stadt und auch nochmal andere Orte sozusagen und eben zum Beispiel auch sehr stark ein Zuhause von jemandem irgendwie als Spielort irgendwie eine größere Rolle gespielt hat, ist also dieser Rahmen ja auch nochmal so ein bisschen aufgeweicht worden, so. Sodass jetzt sozusagen eigentlich es immer so zwei Orte gibt, an denen eben diese ganzen Geschichten weitererzählt werden, in New York und in Lima ist die Stadt, ne? In der das spielt. Oh. Ich glaube, Lima. Geht schon los. Ist so, wird ständig gesagt. Ja, Lima, Ohio, ich glaube, es ist Lima. Genau. So, dass jetzt irgendwie zwei Orte irgendwie so und so. Auch, es ist aber schon so, also ich merke das schon, dass es für mich mittlerweile auch eine Rolle spielt beim Gucken. Und das ist eben dort auch so, wenn es für mich nicht, also wenn es gar, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke eine Serie und es gibt keine abweichende Figur von irgendwie so einem Stereotypen männlich, weiblich, hetero, Welt, Familie, keine Ahnung, weiß, cis, gesund, irgendwie, wenn in der Serie nicht so gar keine Figur drin vorkommt oder Figuren drin vorkommt, die irgendwie damit brechen und da irgendwie eine Auseinandersetzung in der Serie stattfindet, dann ist sie für mich auch nicht interessant. Dann gucke ich die auch nicht. Dann ist es für mich, also das ist kein, also ich würde jetzt Serie nicht gucken, nur weil das da drin vorkommt. So, also es gibt zum Beispiel Serien, die habe ich jetzt gerade wieder aufgehört, zum Beispiel The Fosters, da habe ich irgendwie festgestellt, das interessiert, also vielleicht ist es genauso wie bei Glee, dass ich einen zweiten Anlauf brauche, aber jetzt war es irgendwie. Ja. Und das ist eben bei Glee eben auch ein ganz, also da geht es ja quasi genau darum. So, auch bei True Blood geht es ja ums Anderssein und ums die Auseinandersetzung von Anderssein und auch nicht nur auf so einer Fantasy-Ebene, sondern eben auch auf einer Race-Ebene oder Class-Ebene oder ja, wie, also schwul so ein bisschen auch. Und bei Glee ist es eben, da geht es ja genau um diese Outsider-Leute. Da geht es irgendwie, da gibt es dann eigentlich, also es gibt jede, also fast jede Figur. Und wirklich, da gibt es dann, glaube ich, eine Ausnahme. Ich glaube, es gab mal irgendwie so dieses, es gibt diese eine Ausnahme und das ist irgendwie der Chorleiter, der so nicht in irgendeiner Form, an irgendeiner Stelle marginalisiert ist. In seinem Leben. So. Ansonsten. Naja, also ich finde doch, ich finde, die Figuren sind schon irgendwie in unterschiedlicher Abstufung irgendwie. Das gehört schon auch mit zu der Geschichte dazu, dass es irgendwie so die, dass es schon eher so die, auch die Normalos irgendwie gibt und auch die bekommen dann nochmal irgendwie ihre Differenzseiten, genau, und sowas, aber die haben halt trotzdem, also so, das schließt dann den Chorleiter auch irgendwie mit ein. Aber so. Also abgesehen davon, dass halt findest du? Also finde ich eigentlich was. Nee, das sage ich jetzt nicht, weil da, also das wäre jetzt zu konkret, aber was irgendwie so kleine Schicksalsschläge oder sowas angeht, das zählt ja dann noch nicht als irgendwie Minderheit oder mal kurzzeitig. Das stimmt, aber also von allen Figuren ist dieser Chorleiter auf jeden Fall noch am abgesichertsten. Ja. So, das stimmt schon. Ja. Also sonst haben eigentlich, also ich dachte, es wäre schon auch Konzept eben, dass eben alle irgendwie immer, also mehr oder weniger, also es gibt irgendwelche, also es geht schon auch immer um dieses Popular-Ding und wer ist popular und wer nicht und so und wie doll muss eigentlich darauf geachtet werden, dass irgendwelche so, dass die eigene Reputation nicht leidet und sowas alles irgendwie, aber es gibt eben alle möglichen Arten von Minderheiten-Dasein in dieser Serie und das ist ja eigentlich einer der Hauptpunkte. Also es gibt irgendwie schwul, lesbisch, schwarz, Latino oder Latina, Asian, Rollstuhl, keine Ahnung, also es gibt irgendwie jüdisch auch noch, fett, Teenage-Schwangerschaft ist halt dann eher sowas, ja, ist dann eher sowas Phasen. So ein Phasending, ne? So, ja, also so von verschiedene Formen von irgendwie trans physischer und oder psychischer, ja. also körperliche oder geistige Formen, die als Behinderung gelten. Stimmt, ja. Dann Transgender gibt es noch. Also es, so, also man kann so, man könnte da, also bei Glee ist irgendwie so das, wo man so gerne so den Katalog aufmacht und dann so sagt, was haben wir denn noch so an Marginalisierung, die wir irgendwie noch nicht drin haben, dann bestimmt in der nächsten Staffel kommt es drin vor. Und das ist natürlich auch sehr diskussionswürdig und sehr kritikwürdig so irgendwie. Das kann man natürlich auch irgendwie nehmen und gucken, okay, was macht das eigentlich und was, wie wird das eigentlich alles repräsentiert und so. Aber erstmal ist das die Idee. Und das ist erstmal sozusagen eben nicht die Serie, wo irgendwie alle hetero sind und irgendwie alle weiß und sie können alle laufen und sie sind irgendwie alle so durchschnittlich begabt und so, sondern es ist irgendwie, es geht eben gerade um die Abweichung. So. Aber bei, da fällt mir auch gerade ein, dass was so catchy, also mich kann so die klassische Hetero-Liebesgeschichte auch erstmal, das trägt mich auch erstmal so ein paar Folgen irgendwie mit, weil ich das tatsächlich auch dazu beigetragen hat, dass ich so die ersten Folgen so mit Spannung gesehen habe bei Glee, war schon eine Hetero-Liebesgeschichte mit der Frage, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Und das ist nicht das erste Mal gewesen, dass mir das passiert ist. So, das trägt sich, also so, das trägt sich, würde sich jetzt nicht über ganz viele Folgen tragen, aber so für den Anfang kriegt mich das, mich auf jeden Fall schon noch. Mich kriegt das, also das will ich auch gar nicht ausschließen irgendwie. Also mich kriegt das auch. Also ich gucke mir auch irgendwie, aber bei True Blood gibt es auch Hetero-Geschichten, die mich irgendwie durchaus, die ich durchaus auch interessant finde oder die ich verfolge. Was ich sagen wollte ist, oder was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass es mich nicht reizt, Serien zu gucken, in denen gar nichts davon vorkommt. So, also sollen die Heteros ihre Liebesgeschichten haben und ich gucke mir die an und dann fieber ich mit oder lass es sein. Aber so Serien, in denen einfach gar keine Form von Abweichung thematisiert wird, also wo das einfach keine Rolle spielt, und davon gibt es wahrscheinlich eine Menge, die sind wiederum für mich nicht so interessant zu gucken, glaube ich. Irgendwas gucke ich da so auf diese Liste und denke, das eint sie irgendwie alle. Ja. Diese Serien, die hier auf dieser Liste stehen. Bis auf Gossip Girl. Ja, aber das habe ich ja nicht geguckt. Da wäre doch die Frage, Steff, warum guckst du Gossip Girl? Naja, ich habe Gossip Girl geschaut, es gibt, also es läuft, es ist keine aktuelle Serie mehr. Ach so, wissen. Die ist ausgelaufen. ja, also bei die dreht sich tatsächlich irgendwie um die New York Upper Class Society und so den Jugendlichen, die irgendwie darin aufwachsen und eben auch so, dass eben auch so Schule irgendwie am Anfang noch ein wichtigerer Bereich, aber vor allem eben so Party, Gesellschaft, also was da so an gesellschaftlichen Verpflichtungen irgendwie stattfindet und so. Und das ist irgendwie sehr weiß geprägt. Ich meine, es geht darum, massig Geld zu haben und einfach nicht wirklich aufs Geld zu achten und so. Also so Dekadenz. Und ja, es geht hauptsächlich, also es geht um so einen engen Freundeskreis von irgendwie vier. Genau, es geht so vier bis fünf Personen, da geht es dann eben noch auch um so einen Außenseiter, der dann irgendwie immer mehr dazukommt. Und Gossip Girl heißt es deswegen, weil es eben eine Figur gibt, die dieses Treiben quasi beobachtet und darüber blockt, beziehungsweise so ein Newsfeed irgendwie hat, was alle auf ihren schicken Telefonen irgendwie abonniert haben und einfach darüber immer so der neueste Tratsch und Klatsch so verbreitet wird. Irgendwie wer jetzt gerade mit wem sich heimlich getroffen hat oder so. Manchmal werden Gerüchte in die Welt gesetzt, manchmal aber auch einfach so bestimmte Situationen kommentiert, die eben hätten geheim gehalten werden sollen oder so. Und das macht natürlich schon mal was aus, weil unklar ist irgendwie so, wer ist das? Wie kann die Person irgendwie so viel Einblick haben? Und so, was halt immer so dieses Misstrauen ausmacht von alle, die sich irgendwie in diesem Rahmen bewegen könnten, könnten Gossip Girl sein. Wird es aufgelöst? Ja. Am Ende wird es aufgelöst. Leider. Leider wird es aufgelöst. Und das ist irgendwie so ganz, ganz catchy. Gerade also am Anfang kommt auch noch mal Gossip Girl, die Person spricht halt dann so aus dem Off. Es gibt halt eine Stimme irgendwie von Gossip Girl. Die dann immer so, Good Morning, Upper East Siders, wieder so eine Folge einleitet, damit irgendwelchen ja, so ein bisschen leicht sarkastisch angehauchten, so einen leicht sarkastischen Unterton oder so, und am Ende, also das Ende jeder Posts von Gossip Girl ist immer XOXOXO, also irgendwie so dieses Hugs and Kisses Gossip Girl. Damit wurde auch am Anfang auch immer so eine Folge abgerundet. Das verlor sich aber auch so über die Zeit, diese Rahmen. Wie viele Staffeln? Da fragst du mich jetzt was. Drei oder so? Drei, vier? Schlecht vorbereitet. Ich könnte mir... Wir wussten ja noch gar nicht, über was wir dann genau reden. Und das ist ja auch jetzt nicht so relevant, wie viele Staffeln. Ja, das stimmt. Nee, nur so von der... Ja, also schon mehrere Jahre ist das irgendwie gelaufen. Genau, oder? Und es ist auch immer so sehr jahreszeitenbezogen, weil es dann eben auch immer so Traditionen gibt und bestimmte Feierlichkeiten, die sich wiederholen. Und 6 Staffeln, herrje. Gut. 2007 bis 2012 ist es gelaufen. Und eben weil es so heraussticht, weil es eben ein Erzählformat ist, der sonst, was ich sonst irgendwie nicht wirklich deckt mit den Serien, die ich vielleicht sonst so gucke, war so das Spannende daran, war eben auch so die, dass es immer um sehr viel so Geheimniskrämereien geht, um irgendwie Heimlichkeiten, um Geheimnisse, die irgendwie gedeckt werden müssen und dann aber auch immer so krasse Wendungen. Also mir fallen gerade die richtigen Formulierungen dafür nicht ein. Wäre es schon so mit so Heimtücke? Intrigen? Ja, genau, dieses Intrigante, genau, es ist unglaublich intrigant. Also es ist wirklich so mal 10 Freundschaften überhaupt nichts mehr und da wird dann nur noch sich gerecht und es gibt unglaublich tolle Pläne, die sie dann schmieden, um jetzt so eine total tolle irgendwie Intrige dann oder einen intriganten Plan in die Tat umzusetzen und so. Und das ist also hervorragend, das ist absolut dann sehr dramalastig. Und hat halt immer so ganz viele unvorhersehbare Wendungen dann so drin. Und als ich dann so darüber nachgedacht habe, dachte, ist mir noch eingefallen, dass mich das vielleicht so ein bisschen an den Film Eiskalte Engel erinnerte, weil das eben auch so in wohlhabenden Kreisen von Jugendlichen irgendwie spielte und wie die so auch so längere oder kürzere intrigante Pläne verfolgen, um irgendwie Existenzen zu zerstören und irgendwelche Beziehungen zu beeinflussen und also so. Leute, die ganz großartig Eiskalte Engel mochten, mögen auch Gossip Girl. Also, wenn ihr Eiskalte Engel mochtet, dann guckt doch mal Gossip Girl. Also, ich mochte Eiskalte Engel sehr gerne. Sowohl die Vorlage, die ist also Gefährliche Liebschaften, ist ja die historische Version von Eiskalte Engel. So, es ist ja dieselbe Geschichte, nur im 17. Jahrhundert oder so, oder 18. Und mochte ja Gossip Girl überhaupt nicht. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass mir das alles... Also, gut... Abgesehen davon, dass es mir alles viel zu intrigant und böse war. Ich brauche was fürs Herz, sonst ist es nicht gut. Ich brauche immer so ein bisschen Schmacht dazwischen. Es ist tatsächlich mir zu wenig. Es war irgendwie also immer nur Glamour und so gar nicht irgendwie mal was davon irgendwie abweicht. Aber warum funktioniert das? Also das ist ja auch so eine Frage gewesen, ne? So die wir uns gestellt haben. Irgendwie, warum kann man sich solche Sachen angucken, die so ganz viele Strukturen haben, die wir ja so im Alltag oder so irgendwie ganz schlimm finden auch oder irgendwie auch so furchtbar, also ja auch oder auch uns ja auf einer ganz anderen Ebene dann auch so total kritisch auch zum Teil so mit Sachen auseinandersetzen oder sowas. Also ich meine, wie kann man auf der einen Seite irgendwie sich irgendwie darüber aufregen, dass es immer noch kein Grundeinkommen gibt. Und auf der anderen Seite irgendwie sich so Upper East Side superreichen Serien angucken und sich darüber freuen. Also ich kann diese Widersprüche wunderbar einfach aushalten. Ich kann es einfach aushalten. Das ist jetzt eine sehr langweilige Antwort, ja, einfach zu sagen. Halt das einfach aus. Na, ich glaube, also irgendwie so, was so Vielschichtigkeiten angeht, kann mich eben so eine Intriganz, die in ihrer Art ja auch schon wieder total platt ist, weil sie eben ganz viele Sachen nicht berücksichtigen muss. Ähm, kann mich das halt einfach irgendwie so in stilles Entzücken versetzen, was mich, wenn ich irgendwie live, also wenn ich miterleben müsste, wie real existierende Personen irgendwie dermaßen scheiße mit sich umgehen und ich müsste, und ich wäre da sozusagen, ich wäre da sozial involviert oder sowas, dann würde mich das ja total fertig machen. Also es ist schon die Faszination davon, sich was anzugucken in dem Wissen, dass das nicht real ist. Ja, es sind Geschichten, die man erzählt bekommt. Mhm. So, aber warum hört man, warum guckst du dir genau so eine Geschichte an? Die so total abweicht eigentlich von dem, was du sonst so an Werten hochhältst. Ich frage mich das wirklich, also nicht nur bei dir, ich frage mich das ja bei mir auch. Ich dachte nur, es passt gerade so schön, weil das ist ja da so. Ich glaube, dass es eher um sowas wie, ob irgendwelche Persönlichkeitsseiten von dir angesprochen werden. Und wenn ich irgendwie darüber meine intrigante Seite irgendwie belustigen kann, dadurch, dass ich nur diese Serie gucke und denke, ha, toll oder so. Ich weiß noch nicht mal, was ich dazu dachte. Weil es ist ja tatsächlich eher so ein freudiges Gruseln davor irgendwie auch. Also ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass diese Serie total gut gemacht ist und dass der, ich finde, fand den Plot auch nicht immer gut, sondern es war tatsächlich auch eher was Plattes, was eben mich nicht sonderlich beansprucht hat zu gucken. Also ich fand das ja total anstrengend zu gucken, weil ich das so schlecht aushalten kann, wenn Leute so scheiße sind die ganze Zeit zueinander. Aber ja, okay, das ist dann also dieser... Weil es halt schon so absurd, ich glaube, es steigert sich immer in so eine Absurdität hinein, irgendwie, dass dann noch was, noch ein Plan draufgesetzt wird, dann nochmal was umgeschmissen wird, auf einmal ist diese eine Beziehung vorbei, dann ist sie auf einmal wieder versöhnt, irgendwie innerhalb von 5 Minuten, also von 5 Sehminuten oder sowas, kann irgendwie so alles... Der Kater. Hat gerade. Ist niedlich. High Ten gemacht mit dem Kater. Also so, ja, ich glaube, dieses Unvorhersehbare und dadurch ist es aber auch schon, kann das so zu so einer Masse irgendwie werden. Das ist halt irgendwie so ein, ach so, jetzt, ich muss mich gar nicht mehr fragen, ob das jetzt gerade irgendwie Sinn ergibt oder menschlich, moralisch, emotional, psychologisch irgendwie nachvollziehbar ist, was da gerade passiert. So. Sondern es ist so, alles klar, das hat irgendwie, die haben da ihre eigene Logik und ihre Art von auch Oberflächlichkeiten und wie schräg sie irgendwie mit Beziehungen umgehen, das ist einfach so weit weg. Also das hat einfach so wenig Realität. Ich glaube, ich finde das sehr angenehm, wenn etwas so weit von Realität irgendwie entfernt ist. True Blood ist auch sehr weit von der Realität. Ja, okay, aber ich glaube, ich verstehe schon. Es ist schon auch ein bisschen, also wenn du sagst, ja, es spricht halt einfach so eine bestimmte Seite an, so, dann ist es ja auch sowas, ne? Es hat ja so was Katharsisches dann, ja. Ne? Dieses Durchleben, das ist ja irgendwie, das ist ja so griechisch, ne? So dieses, ja, genau. Man geht so irgendwo hin und dann erlebt man irgendwie im Visuellen so diese ganzen Gefühle und das Schlimme und so und dann geht man so erleichtert wieder raus, genau. Weil man halt so einmal durch emotionalisiert wurde. Wir sind im klassischen Theater. Wir sind eigentlich im klassischen Theater, ja, ich sehe schon. Das hat sich eigentlich nichts geändert in den letzten 3000 Jahren. Ja, naja. Ja, wahrscheinlich ist dann das ein Punkt, ja, irgendwie. Das ist ja einfach so ungefährlich dadurch. Wenn ich das erstmal so gucke, dann tut das ja niemandem was. Ja. Anders, wenn du selber intrigant wirst. Und genau. Dann irgendwie, ja. Ja. Und ich glaube, wir hatten das gestern schon bei der Vorbesprechung, ich glaube, es wird halt auch tatsächlich schwierig, sobald es über das selber gucken hinausgeht, wenn ich darüber reden muss zum Beispiel. Warum ich das gut finde oder wenn ich davon erzähle, ich gucke gerade irgendwie diese Serie und sie gefällt mir, weil oder sowas, weil dann wird es wirklich, ich glaube, dann wird es halt schwierig, genauso wie bei anderen Serien. Irgendwie tut sich dann die Frage auf mit, das ist irgendwie total, du erzählst ja gerade irgendwie, dass da eigentlich total viel Kackscheiße drin vorkommt und dass irgendwie Leute da total scheiße zueinander sind und so. Und also es ist, weil Menschen haben so viele verschiedene Erfahrungen und wenn ich mit einer Person über diese Serie reden würde, die einfach schon mal so die ganz krasse Erfahrung gemacht hat, zum Beispiel Teil einer Intrige zu sein, das muss ja nicht irgendwie upper class sein oder sowas, sondern wenn sozusagen irgendwie, wenn irgendwie schon mal eine Person irgendwie geplant niedergemacht wurde, was jetzt vielleicht nochmal über Mobbing hinausgeht, sondern irgendwie auch noch so auch versucht wird, auf verschiedenen Ebenen irgendwie platt gemacht zu werden, dann wird diese Person mir wahrscheinlich eher fassungslos gegenüber sind und sagen, was guckst du dir an? Irgendwie sowas macht dir Spaß zu gucken, wie irgendwie Leute oder sowas. Und ich glaube, es ist halt dann, ich glaube schon, dass es schwierig ist, über manche Sachen zu reden, weil ich meine, es gibt Action-Serien, es gibt irgendwie Horror-Serien, es gibt alle möglichen Formen von Serien und je nachdem, mit welchen Erfahrungen irgendwie ich so ausgestattet bin, liegen mir ja manche Formate auch absolut fern. Ja. Wobei ich ja auch da wieder sagen würde, nur um das nochmal ganz kurz als Disclaimer einzuschieben, nur weil Leute halt irgendwie Opfer von sowas geworden sind, heißt es ja nicht, dass sie dann sowas nicht gucken können, sondern das kann ja auch sehr gut sein, dass das genau deswegen dann total gut funktioniert. Also das muss nicht unbedingt eins zu eins so sein, nur weil man halt bestimmte negative Netzwerke und diesen Disclaimer hier kurz irgendwie, weil wir wollen das ja ins Internet stellen. Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber ich finde es halt wichtig, das nochmal irgendwie herauszustellen, dass Erfahrungen im echten Leben nicht eins zu eins bedeuten muss, dass man bestimmte, ganz bestimmte Sachen nie wieder irgendwie damit in Berührung kommen kann, ohne dass es irgendwie problematisch ist oder so. Also dass so eine 1-zu-1-Analogie, dass die so nicht existiert, sondern es ist immer noch individuelle Entscheidungen und Erlebnisse, also Entscheidungen sind und Umgehensweisen mit irgendwie doofen Sachen, die einem so passieren im Leben. Ja, mir ging es jetzt auch nicht um dieses selber gucken eigentlich, sondern der Ausgangspunkt war ja auch eher von, wie ich mit anderen darüber reden kann. Und das ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, es ist tatsächlich schwierig. So auch im Zuge, also irgendwie was so, was dann eben Serien so als popkulturelle Erzeugnisse angeht und sowas, das ist halt nie, ungefährlich? Ja, genau. Es sollte mir schon bewusst sein, irgendwie, dass eben so in Popkultur halt dann doch ganz schön viele, auch ganz viele Stolperfallen irgendwie drin sind. Ja. Und das nie, es ist halt irgendwie, gibt halt kein, naja, es ist Pop und es ist irgendwie dadurch total, alles geht und wir können uns deswegen über alles irgendwie locker flockig austauschen, sondern dass es schon so seine Grenzen hat. Ja. Ja. Wobei ich das wiederum auch, ja, aber dann finde ich das, ja, da finde ich das aber schon eher auch ein Beispiel irgendwie dafür. Also das, ich wurde gerade von Joke live angechattet. Aber das geht jetzt nicht, Schatz. wo war ich? Achso, genau. Also das ist ja eigentlich ein allgemeines Phänomen. Also dass sozusagen Popkultur niemals ungefährlich ist. Weil Popkultur reproduziert Machtstrukturen. Popkultur setzt sich im besten Fall konstruktiv damit auseinander oder setzt sich irgendwie damit auseinander. Reproduziert es eben nicht nur ohne eine Veränderung oder ohne eine Auseinandersetzung. Gibt es natürlich auch ganz viel und schreibt auch fest und alles irgendwie. Und es ist halt einfach so ein Riesenteil von Kultur, in der wir leben. Aber das ist ja gerade das Spannende, dass es eben die Chance gibt, sich auseinanderzusetzen und Sachen zu verändern in so popkulturelle Auseinandersetzung. Und eben Pop sich dafür halt einfach so großartig eignet, weil es halt so wahnsinnig weit verbreitet ist und deswegen halt auch auf so einer sehr breiten Ebene konsumiert wird und so eben auch bestimmte Auseinandersetzungen sich eben nicht im Einzelfall, sondern eher auch eben über einen großen Konsumentenbereich hinweg halt irgendwie auch da Sachen sich verändern können oder eben Sachen neu beguckt werden können oder sowas. Also das ist ja das Coole eigentlich, auch gerade bei Serien, so die halt Ne? Ja. Also, ja, klar, dass Serien sich ja auch meistens um mehrere Personen auch drehen und dadurch ja auch die Auswahl an Figuren oder Handlungssträngen irgendwie ja doch so breit ist, dass ich da ganz viel irgendwie für mich selbst noch rausdeuten kann. Ja. Oder ja, so, dass eben ich da ja immer noch meine eigene Interpretation drauflegen kann. Wollen wir vielleicht mal konkreter werden, nochmal bei irgendeiner anderen Serie? Ja. Ja, sonst zieht sich das irgendwie. Wir uns so in ja Popkultur. Orange is the New Black? Muss. Also auch ich bin auch schon ziemlich am Ende, aber das muss auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch mit reinnehmen, ja, ne? Ja. Hm. Ja. Das haben wir ja beide geguckt. Und ich habe es ja das erste Mal gehört, habe ich es von einer anderen Freundin, die das eben gesagt hat, ne? Also wenn du jetzt gerade dann eine Serie, die sich hauptsächlich um lesbische Frauen in L.A. dreht, 6 Staffeln, 2002 bis 2009, glaube ich. Nee, 2002 oder 2004? 2004, glaube ich. 2004 bis 2009. In der Zeit fast schon, also ist schon total oldschool eigentlich mittlerweile. Das wollte ich nochmal ganz kurz gesagt haben, weil wir ja gesagt haben, wir wollen ganz kurz wenigstens das so. Und dann hat mir diese Freundin gesagt, also wenn du dir gerade so viel Albert anguckst, dann musst du auf jeden Fall danach Orange is the New Black angucken. Und dann kam ich ja aus meinem Urlaub wieder und dann erfuhr ich von dir, dass du jetzt in meinem Urlaub es geschafft hast, die ganze erste Staffel, die diesen Juli als am Stück rausgekommen ist, gleich zweimal geguckt hast. So. Und dann ist gut. Ich habe dir das in deiner Abwesenheit schon zweimal geguckt. Also zumindest hast du es in meiner Abwesenheit das zweite Mal geguckt. Ich wusste nicht, ich glaube, du hattest es noch nicht ganz fertig geguckt, als ich weggefahren bin. Und anderthalb Wochen später hattest du es dann schon zweimal geguckt. Ja. Und dann dachte ich, okay, ich guck's mir mal an. Ich bin ja jetzt gerade fertig mit Elbe. Na gut. Ja, also das, wie gesagt, was das Interessante daran ist, ist eben, anders als eben diese anderen Serien, ist das wirklich jetzt Juli 2013 am Stück 13 Folgen, waren es glaube ich 13 Folgen? Ja, oder 12 oder 13 Folgen a Stunde? Knappe Stunde. Genau, ist das halt am Stück rausgekommen, sodass man es eben auch am Stück gucken konnte als quasi langgezogenen Spielfilm oder wie auch immer. Ja, es wurde eben dann auch so am Stück gedreht. Macht ja auch was aus. Mm, ja. Und das, der Zeitraum ist auch sehr kurz, der in dieser ersten Staffel dargestellt wird. Ja, ich glaube, das ist vielleicht, also es wird nicht so ganz genau gesagt, aber ich glaube, wir reden hier von sowas wie 2 Monaten oder sowas. Ja, es muss irgendwie vor Thanksgiving sein und dann bis Weihnachten. Hm. Danke. Gerne. Also 2,5 Monate vielleicht oder so. Ja. Ja. Genau, vielleicht bevor, ich könnte natürlich jetzt auch schon allein an, warum ich mir was jetzt nochmal angeguckt habe, sagen, aber vielleicht erstmal zur Handlung. Es geht um eine weiße Mittelklasse. Frau, die vielleicht so, lass sie vielleicht mal so 30 sein. Ich glaube, sie ist so 30-something, glaube ich. Also sie ist 30-something, sehr schön. Also sie ist, glaube ich, so, ich glaube, sie ist über 30, weil es gibt immer so einen Bezug, Rückbezug, der 10 Jahre früher ist und da ist sie, glaube ich, 22, also lass sie jetzt irgendwie 32 oder sowas sein. Ja, ja, und die kommt ins Gefängnis wegen irgendwie Beteiligung an Drogengeldhandel oder einfach Drogenhandel. Sie hat Geld transportiert. Genau. Drogengeld. Mhm. Einmal vor 10 Jahren. Und genau, wurde eben, irgendwie ist eben dieser Drogenring aufgeflogen. Sie wurde benannt und sie hat es dann aber aus irgendwelchen Gründen freiwillig, hat sie sich da hat sie dann, glaube ich, diese Strafe angetreten, um es nicht so in der Verhandlung kommen zu lassen. Irgendwie so. Und das ist ein regionales, man lebte sich vorher in, war das in New York, genau, es ist in der Nähe von New York, das Gefängnis. Mhm. Irgendwie mit einem Verlobten und alles irgendwie ganz beruhigt irgendwie. Ja, und geht dann für 15 Monate. Danke. Wir haben also noch ein paar Staffeln Zeit. Ins Gefängnis. Und ja, und es geht eben darum, es dreht sich halt erstmal so darum, wie sie sich dann dort darin zurechtfindet, welchen Menschen sie begegnet, was da für Menschen leben. Es wird aus deren, es ist halt ein Frauenknast dann. Geht halt dann so um die einzelnen Figuren auch und deren Geschichten, wie sie irgendwie auch dann in dieses Gefängnis gekommen sind, was halt auch noch ist halt eher für Kurzzeitstrafen angelegt, dieses Gefängnis, weswegen es halt wenig Zellen gibt, sondern auch eher so größere Gemeinschaftsräume, in denen sie untergebracht sind oder dann ihr Bett haben. Ja, und es wird halt schon so diese Welt von Gefängnisleben da drin dargestellt. Das ist die große Frage, ob man da die Wendung irgendwie. Ja, also wir haben ja gesagt, wir spoilern, ne? Also das ist ja auch wichtig. Es ist eigentlich, ja, also erstens ist, was halt schon. Ich fange mal, also genau. Also das eine der zentralen Geschichten neben diesen einzelnen Geschichten von den Leuten, und es gibt halt so fünf Hauptfiguren, glaube ich, ist eben diese eine absolut, also aus deren Perspektive auch, also das ist so, die auch immer vorkommt und die, also diese eine zentrale Figur. Übrigens, also das wollte ich mal, basiert auf einem Roman. Diese Serie basiert auf einem Roman und dieser Roman wiederum basiert auf basiert auf der Lebensgeschichte von der Autorin von dem Roman. Mhm. So, das vielleicht finde ich auch sehr interessant irgendwie an der Serie. Und es ist eben so, dass diese Hauptfigur mit ihrem Verlobten, die da mit ihrem Verlobten zusammenlebt und so, zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Verbrechen begangen hat oder eben diesen Drogen, diesen Schmuggel begangen hat, diesen Geldschmuggel begangen, zusammen war mit einer Frau, die sie da auch so ein bisschen also das ist auch so die Erzählung, so sie hat sie da so reingezogen in diese Machenschaften und so. Ja. Diese Frau ist eben auch in diesem Gefängnis. So. Und das ist eigentlich eine der zentralen Geschichten. Diese beiden Frauen, wie sie miteinander umgehen, wie sie damit umgehen, dass eben sie eine Geschichte miteinander haben, dass sie eine Geschichte miteinander haben, die schon sehr alt ist, 10 Jahre her ist, dass sie eine Beziehung miteinander hatten, eine Liebesgeschichte miteinander hatten, wer wen verlassen hat, wer zu wem scheiße war. Und eben das Jetzt und der Umgang mit dem Jetzt und in diesen sehr strengen Gefängnisstrukturen und auch diesem sich nicht ausweichen können, richtig in diesem Ort. So. Und dann eben aber natürlich auch die Bezüge zu den anderen Frauen, die da eben auch noch da sind. So. Das ist halt so eine der zentralen, also eigentlich so eine der zentralen Handlungsstränge in dieser ersten Staffel. ja. Was das Tolle ausmacht, ist halt, es sind verschiedene Sachen, aber das ist halt ganz klar die Frauen, die in diesem Gefängnis sind, halt irgendwie die zentralen Figuren sind. Dass halt so männliche Figuren dann auch eher Beiwerk sind, also sowas wie die im Gefängnis arbeiten, als irgendwie Aufseher oder so. Ja, und der Verlobte. Ja, der Verlobte ist noch. Ja. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Aber die Frauen sind wirklich zentral. Also es sind Frauengeschichten, es sind, und das ist ja, also das ist allein ja schon was, was jetzt nicht so oft vorkommt irgendwie in Serien, dass halt so viele Frauen auf einen Haufen so zentrale Geschichte und auch so unterschiedliche, verschiedene Charaktere, verschiedene Hintergründe, verschiedene Motive, Altersgruppen und so da eben auf einem Haufen sind. Und genau, und es, also was halt auch ein relativ starker Aspekt von der Serie ist, ist, oder was halt auch immer wieder auch benannt wird, ist, sind so die so Race-Geschichten, so dass halt, also das wird in diesem Gefängnis halt auch relativ stark immer wieder thematisiert. So, es gibt irgendwie POC und Weiße, so, und das ist irgendwie so eine ganz, da gibt es eine ganz, ganz, also auch immer wieder ausgesprochener Umgang oder auch ausgesprochene Trennung und auch immer wieder so Benennung von so Unterschieden und so. Also, und da geht es halt auch relativ viel von rum. Und das ist auch einer der Dinge, die für sehr viel Diskussionen irgendwie gesorgt haben, zumindest irgendwie in meiner Filterbubble irgendwie, wie denn jetzt so dieser Umgang ist mit den POC, die in dieser Serie irgendwie vorkommen. So. Zum Beispiel, ein Kritikpunkt an dieser Serie ist, den ich halt gehört habe, ist, dass die POC nicht hetero sein dürfen. Also, dass die POC nicht bi oder lesbisch interagieren miteinander. Und, oder wenn, dann sehr subtil. Sehr subtil. So. Sondern dass es halt irgendwie den weißen Frauen vorbehalten ist. Ja. So, zum Beispiel so als eine Sache, die irgendwie so, die so in meiner Wahrnehmung irgendwie sehr doll diskutiert wurde. So, wie ist so der Umgang mit verschiedenen irgendwie so. Also was eben aber nochmal so ein bisschen breiter angelegt, ist eben so, dass es doch ein recht breites Spektrum gibt an Aspekten von Geschlecht, Gender und Race und Class und auch irgendwie auch Sexualität irgendwie und auch Beziehung, weil es eben um so eine ganz, also ich finde, dass halt so diese Idee von einem Spektrum da ziemlich gut angewandt werden kann, was eben von, dass eben die Leute, die dort leben, ganz unterschiedliche Formen von Beziehungen irgendwie, die von Freundschaftliches bis ins Sexuelle irgendwie reichen und sich überschneiden können und so, also das ist einfach so, ja, das einfach so verschiedenste Formen, ohne dass sie dann problematisiert werden müssen, also werden kommentiert, aber nicht problematisiert, so stattfinden können. Und das alles in einer Serie irgendwie so, also diese Figurenmasse von irgendwie Aussehen und Geschichte, die sie erzählen und Verhalten und sowas, das habe ich vorher noch in keiner anderen Serie so erlebt. Also das finde ich schon was sehr Einzigartiges für diese Serie. Also auch ein Beispiel, eine Transfrau, die eine Transfrau spielt. Was eben auch so sehr hervorgehoben wird. Ja. Das gibt es auch noch bei Elementary. Da hat sie aber bei weitem nicht so eine zentrale, wenn es auch eine Transfrau, die eine Transfrau spielt, aber bei weitem nicht so wichtig ist, nicht so zentral ist wie in Elementary, eine Sherlock Holmes Adaption, die in New York spielt und auch gerade in die zweite Staffel gegangen. Genau, aber Orange is the New Black. Also, was ich so großartig, was ich ja persönlich wirklich, also was mir sehr gut gefallen hat an dieser Serie, ist, mich selber dabei zu überzeugen. Das habe ich tatsächlich am Stück geguckt, es bot sich ja auch an. Keine Ahnung, 2 Wochen oder sowas. 13 Folgen, 2-3 Wochen habe ich gebraucht. Und ich fand es so vorhersehbar alles und es hat mich so ein bisschen gelangweilt. Ich fand irgendwie die Figuren alle so vorhersehbar. Gerade die zentrale Figur, Piper Chapman, ist irgendwie so. Das ist alles so offensichtlich, wo das so alles so hinführt und so. Und dann trifft sie da ihre Ex wieder und dann ist auch so klar, dass das irgendwie problematisch wird und so. Und ich habe mich so ein bisschen gelangweilt und so. Und irgendwann, so wirklich schon fast im, also irgendwann im zweiten Drittel oder sowas, schafft es dann diese Serie, aber durch diese, keine Ahnung, durch das Dichte, irgendwie, also irgendwie die Beziehung so, diese ganzen Beziehungserzählungen so zusammenzuziehen und so interessant werden zu lassen und so vielschichtig. Und die Charaktere verändern sich, also entwickeln sich in dieser Serie auch eigentlich auf, innerhalb einer sehr kurzen Zeit, auf so subtile Art und Weise, dass man eigentlich erst, wenn man alles ganz zu Ende geguckt hat, erstmal begreift, was für eine Persönlichkeitsentwicklung man hier eigentlich gerade oder was oder wie man sozusagen, also ich habe noch nie bei einer Serie das Gefühl gehabt, so von den Personen, die diese Serie gemacht haben, so in meinen Sehgewohnheiten manipuliert worden zu sein, wie in dieser Serie. Und es hat mich so gekriegt. Und ich bin wirklich da total, also ich saß am Ende mit offenem Mund und mit einer Hand auf meinem offenen Mund und großen aufgerissenen Augen irgendwie da und konnte es nicht fassen. So. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Außer zu Ende gucken. Mhm. Es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie, dass sich nicht abschrecken zu lassen davon, dass man am Anfang vielleicht das Gefühl hat, ja, okay, es ist alles so ein bisschen vorhersehbar und das ist alles irgendwie so ein bisschen in dieser ganzen Vorhersehbarkeit ist es völlig unvorhersehbar und das finde ich sehr modern. Mhm. Sehr modern. Ja, also es ist eben dadurch, dass es eben im Gefängnis spielt, ist es eben schon, da geht es schon darum, dass irgendwie Menschen sehr derbe miteinander umgehen, dass irgendwie, also es geht eben auch schon um sehr, sehr gewaltvolles auch Umgehen miteinander. Das lohnt sich ja schon noch dazu zu sagen. Und es gibt auch in der Serie diverse Formen von sexualisierter Gewalt, die irgendwie thematisiert oder auch nicht nur thematisiert, sondern auch visualisiert werden. Das ist vielleicht auch noch nicht auch eine relativ normal erwähnenswert. Dadurch, dass eben dann so Strukturen, an denen sich die Leute dort irgendwie sortieren und organisieren, eben auch entlang von rassistischen Strukturen irgendwie, also quasi ist, rassistische Logiken sind schon, werden mit auch als Ordnungslogik irgendwie dort verwendet und dadurch eben auch viel wiederholt und dadurch ist es dann eben auch sehr präsent, was es aber auch wieder dann spannend macht, weil dadurch eben auch mal Sachen häufiger benannt werden als sonst, was so Rassismus angeht. Ja. Und sich daraus eben auch so Solidarität und Gemeinschaftsgefühl irgendwie gezogen wird und so. Und dass eben auch weiße Positionen benannt werden. Hm. Immer und immer wieder, also dass es eben auch so selbstverständlich ist, dass irgendwie weiße Positionen benannt werden. Was dann eben vor allem auch auf diese Hauptperson zutrifft. Also entweder sowas wie White Girl oder auch College genannt wird. Finde ich auch gut. Oder habe ich auch den Begriff Wasp gelernt? Kannte ich vorher auch noch nicht. Was heißt das? White American. Ich weiß gerade nicht, für was das S steht. Siehst du? Ich muss das kurz reinmachen. Es ist auf jeden Fall eine Zusammenfassung von halt so einem christlichen, weißen... Mhm. Moment. White Anglo-Saxon Protestant. Ah. Protestant, ja. Also weiße angelsächsische Protestantin. Mhm. Also das wird sie auch dann gerne bezeichnet. Also christlich weiß. Also englisch Muttersprachlerin. So. Mhm. Ja, und irgendwie von allen Serien gehört die schon immer dazu, wenn irgendjemand noch überlegt oder sowas, dann ist es echt immer nur so dieses Nicken und Augen dabei schließen und sagen dann so, guck dir das auf jeden Fall mal an. Also es lohnt sich. Mach das mal. Ja. weil eben auch tolle Dialoge und so stattfinden. Genau, noch zu meiner Geschichte, warum ich dieses Ding, warum ich diese Serie überhaupt zweimal geguckt habe, ist, dass ich das, ich habe sie eben auch so einmal geguckt und dachte so, naja, eben auch eher ein, auch an vielen Stellen irgendwie vorhersehbar und so, und eben auch erst im Nachhinein, was ich dann doch mittlerweile häufiger bei Serien mache, zumindest nochmal zu gucken, irgendwie, wer waren so die SchauspielerInnen von den Hauptfiguren meistens oder von den Figuren, die ich am tollsten fand. So, wer hat das produziert, was haben die irgendwie so für eine Geschichte oder auf welcher Geschichte basiert das Ganze? Also ein bisschen, zumindest so ein paar. Ich verschwinde da jetzt nicht total drin, aber zumindest so ein bisschen mal Wikipedia was nachzulesen, okay. Genau. Und erst als ich dann wiederum aber so auf der irgendwie so bei der Bildersuche gelandet bin und irgendwie so GIFs, bewegte Bilder mit meistens auch irgendwelchen Dialogzitaten da drin gesehen habe, war das so ein Ach, es war schon toll. Was sagt tatsächlich erst so, also mit diesem Gefühl bin ich nicht aus dieser Serie rausgegangen mit, oh, das war aber toll, was wahrscheinlich auch nicht passt irgendwie zum Serienausgang, zum Staffelausgang. Aber was so dieses, was so, so ein Gefühl von Awesomeness in Bezug auf eine Serie angeht, kam das halt eben erst so danach, und deswegen hatte ich halt Lust, das dann nochmal zu gucken. Also erstens, weil so diese Serienlehre danach kam, irgendwie so, die Serie ist vorbei, was soll ich nur gucken? Irgendwie so, es ist so, die Welt ist so leer, es gibt nichts. Ich muss sofort diese Lücke füllen. Es sind auch leichte Suchtstrukturen vielleicht hier und da dann mal da dran. Genau, das ist dann auf die Idee gekommen, ach, ich könnte das auch einfach nochmal gucken. Und es war eben ganz cool, weil ich dann eben nochmal auf andere Sachen achten konnte und nochmal auf irgendwelche Dialoge oder wie was erzählt wird oder wie sich Figuren entwickeln und so. Ich habe Orange is the New Black nicht nochmal geguckt seitdem. Ich habe es bisher erst zweimal geguckt und habe auch erst vor ein paar Wochen gedacht, ach, mittlerweile könnte ich es bestimmt auch jetzt nochmal von vorne gucken. Ja. Und ich habe bisher noch auch niemanden mitbekommen, dass eine Person gesagt hat, ach nee, komm, das war jetzt irgendwie nicht so meins. Naja, wie gesagt, was ich halt schon kenne, ist halt, sind halt schon sehr starke Kritiken so an dem Umgang mit Race. Das ist klar. So, ja. Aber auch dann eben so doll, dass Leute gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das angucken will, weil ich weiß nicht, ob ich das aushalte. So. Mhm. Und ich kenne eine Person, da bin ich zum Beispiel dann auch gespannt, weil die hat es dann doch geguckt und ich weiß zum Beispiel nicht, ob die Person das dann fertig geguckt hat. So, also das kommt schon. Mal schauen. Wir haben noch Serien und Poli steht hier noch. Aber ich glaube, das ging mehr so um die Tragik davon. Ja, das können wir vielleicht einfach zum Abschluss nehmen oder sowas, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt schon... Ja, ich glaube, wir reden schon so... Ach ja, 115 Minuten. Das sind fast 2 Stunden. Ja gut, aber das ist doch nochmal so ein kleiner Schwank aus dem Alltag. Genau. Das ist, also, ich glaube, mittlerweile guck ich eigentlich alle Serien, die ich gucke, gucke ich mittlerweile alleine, weil sich das einfach leichter integrieren lässt in den Alltag. Ach, neulich haben wir doch ganz einträchtig Sherlock zusammen geguckt. Ja, aber wir gucken halt nicht alle Sherlock-Folgen zusammen. Nee, und dann wir auch gerade nicht gepasst. Und wir sind nicht zu dritt gerade. Ja. Also es wird zu zweit schon schwierig, aber zu dritt. Ja. Genau, wie schwierig das ist, in Poli zusammenhängen dann, oder, und ich meine, Poli möchte gar nicht mit Poli zusammenhängen anfangen. Es reicht ja schon Dreichen. ist auch Poli, glaube ich. Ich glaube, das fällt da rein. Ach so. dass es tatsächlich ganz schön schwierig ist, irgendwie nicht nur einen Zeitpunkt zu finden, um irgendwie eine Serie zu gucken, sondern überhaupt eine Serie zu finden, die alle gleichsam irgendwie fasziniert. Naja, wir beide haben ja schon doch ein paar Serien, die wir eben dann mehr oder weniger gleichzeitig gucken, aber nicht unbedingt immer die gleiche, also dann die trotzdem irgendwie unabhängig voneinander gucken, aber uns dann sozusagen so ungefähr austauschen können. So. Das machen wir ja schon. Aber zu dritt wird es wirklich, wir haben es versucht mit The Fosters, sind nach 3 Folgen versackt und ja, und da dann auch so ein Interesse. Also ich persönlich fände es ja tatsächlich mal ganz interessant, so eine Serie zu haben, also für den Fall, dass Leute irgendwie gerne das mal mit mir machen würden, so eine Serie zu haben, die ich dann mal so in Gemeinschaft gucken kann. Also so mit sich verabreden und dann irgendwie sich hinsetzen und dann zusammen irgendwie sich da irgendwie Folgen angucken. Und dann würde ich wahrscheinlich auch darauf verzichten, das dann immer so zeitnah zu machen. Weil manchmal finde ich schon ein bisschen schade, dass ich das immer dann so alleine gucke und dann, weil sich es halt einfach von den Zeiten her sonst nicht anbietet oder so. Das stimmt. Und das führt aber auch noch zu einem wichtigen Punkt hin, wofür Serien denn noch gut sein können. Und das würde für mich dann wiederum auch absolut dagegen sprechen, das in Gesellschaft zu gucken. Zum Beispiel, also Glee habe ich angefangen, davon hatte auch ein Freund erzählt, viele Grüße. Der hatte schon ganz am Anfang irgendwie, als es noch relativ frisch angelaufen war, die Serie irgendwie schon irgendwie zu uns gemeint, so wäre das nicht was für euch, ja. Würde euch das irgendwie nicht, passt das nicht, so Chor und so. Und dann war ich ganz doll krank und hatte eine Depression, was eventuell auch zusammenhängen könnte. Und das war total super. Irgendwie so Pop, was fürs Herz und so, ja. Emotionen. Anticken, hemmungslos losweinen können. Das stimmt. Das sollten ja, eigentlich wollten wir das ja auch noch erwähnen, ne? Dass irgendwie wir irgendwie die Lebensphase, in der man so Serien guckt, da gibt es auch in meinem Leben einen sehr großen Zusammenhang zwischen mir geht's gerade nicht so gut, ich bin gerade nicht so produktiv, ich kann gerade irgendwie nicht so viel, irgendwie ich kriege gerade nicht so viel auf die Reihe, ich mag irgendwie wenig Leute um mich haben, ich will nicht rausgehen, ich habe Schlafstörungen. Oder sowas. Und da eignen sich so Serien ganz hervorragend, um so das Leben rumzukriegen. Und dann kriegt man noch Geschichten erzählt und im besten Fall ist am Ende einer Staffel, einer Folge alles gut und man kriegt wieder irgendwie so ein bisschen was fürs Herz oder so. Und ich muss ja zugeben, dass mich dieser Elbert-Marathon durchaus auch ein bisschen über einen Liebeskummer, den ich diesen Sommer hatte, hinweggetragen hat, weil ich da so schön präsentiert bekommen habe, dass es nicht so schlimm ist, wenn Leute sich trennen, weil dann sie sind dann auch irgendwann wieder glücklich oder kommen wieder zusammen oder es ändern die so, das ist auch das Leben halt, ne? Es gibt Leute, kommen zusammen und dann trennen sie sich wieder, das ist alles ganz schlimm und dann hassen sie sich und dann sind sie dann irgendwann wieder zusammen oder mit anderen Leuten zusammen und es ist irgendwie alles, es ist das Leben und es ist irgendwie nicht so dramatisch irgendwie, obwohl es sich in dem Moment halt dann einfach natürlich schon blöd anfühlt, aber ich habe das richtig gemerkt, wie das mir geholfen hat, mit diesem ganzen, der ganzen Tragik von so einem Liebeskummer irgendwie auch offen, also natürlich war es das Einzige, aber so, es hat geholfen, ein bisschen, ja. Albert saved my life. Glee made me cry. So sieht's aus. Ja, und dann wollten wir eigentlich noch so ein dickes Und ihr so hinten dran schieben. Genau. Also, gerne irgendwie, würden uns über Auseinandersetzung zu dem Thema, gerne natürlich Tipps oder auch gerne, das fand ich aber da irgendwie ganz anders oder die und die Serie fand ich das neben Ding drin gut oder hier guckt doch mal das an. Fände ich an der Stelle sehr nett, würde ich mich drüber freuen. Falls der ein oder anderen Person was dazu einfällt. Genau, was waren so eure Serienfunde? Ja. Auch gerne alte Sachen. Also, ich hatte zum Beispiel, ich mochte Twin Peaks ganz gerne. So, nur mal was ganz Altes noch zu sagen. Also, Ich würde mich zum Beispiel auch so über so ältere Sachen vielleicht, die jetzt vielleicht nicht so aktuell sind und die aber früher bestimmte Sachen vielleicht ausgelöst haben oder keine Ahnung. Mhm. So, fände ich auch ganz interessant. Gut. Ja, und auch gerne so ein bisschen drumherum Informationen. Wann, wo, wie ihr das gerne guckt oder so. Ja. Austausch. das war sie, unsere Geburtstagsfolge. Am Ende gibt es noch ein bisschen Musik. Ja. Traditionell auch am Ende diesmal. Und zwar, Steff, was hast du rausgesucht? Es gibt, also der Titel heißt Watch und von Sublustrous Nox. Und mich hat das so an so Serienintros, an diverse Serienintros an manchen Stellen auch so ein bisschen erinnert. Deswegen fand ich nicht nur den Titel, sondern tatsächlich auch die Musik an sich ganz passend. Ja. Es ist der 5. Oktober und wir haben die Oktoberfolge schon hinter uns. Wow. Wir sind so früh. Ja. Also vielen, vielen Dank fürs Hören und kommt gut durch den Oktober. Genau. Und in den November. Ja, auch noch in den November, genau. Der Oktober ist ja eigentlich, ich mag ja den Oktober ganz gerne. Von daher freue mich. Oktober in Hamburg ist meistens ein sehr schöner. Also genau, es gibt noch LSF dieses Jahr, jetzt demnächst irgendwie nächste. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Veranstaltungstipp für die Leute, die nicht wissen, was wahrscheinlich niemand ist. Zumindest wenn Leute in und um Hamburg sich aufhalten. Ich werde quasi die ganze Woche eigentlich im Kino sein, weil ich entweder mir Filme angucke oder Kinodienst mache. Das erste die lesbisch-schwulen Filmtage. Ja, genau. Die lesbisch-schwulen Filmtage sind in Hamburg und ich freue mich schon sehr drauf. Wie jedes Jahr. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.